Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem FaceTime. Marcel. Ja, hallo. Und mit Martin. Im FaceTime. Hallo. Ja, wir haben gerade ein bisschen gekämpft mit FaceTime-Konferenzen. Das funktioniert manchmal. Ja. Ja. Aber Podcast auf ist immer noch nicht gelöst. Anscheinend ja immer. Ja. Im Jahr 2019. Nun ja. Wir haben einen Zahlenfakt. Der Marcel ist aus dem Urlaub zurück und kann punkten mit der, was für eine Nummer haben wir eigentlich? 381. 381, ja. Vor etwa einem Monat, zwei Monaten ging ja durch die Presse, dass alle Umweltprobleme, Klimawandelprobleme gelöst sind, wenn wir aufforsten, was ja, die konservativen Parteien sehr froh aufgenommen haben und gesagt haben, dann brauchen wir ja jetzt nichts mehr tun, jetzt forsten wir alle auf. Und jetzt habe ich mal recherchiert, wie viele Bäume seitdem entstanden sind. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich glaube nicht viele, die aufgeforstet wurden. Also dieser dankbare Vorschlag ist, glaube ich, jetzt schon wieder in den Wind geschlagen. Der Amazonas ist ja auch ein bisschen abgebrannt. Ich dachte mir damals schon, dass es eine Nebelkerze ist und es hat sich rausgestellt, es war eine. Aber vielleicht. Also Brandrodungen helfen auf jeden Fall nicht beim Aufforsten. Vielleicht ist die Meldung, die ich jetzt verlinkt habe, oder ja, nicht für die Zuhörer, nur für uns verlinkt habe, doch auch die Lösung des Rätsels, denn es wurde tatsächlich aufgeforstet. Und zwar wurden für den Rosensteintunnel, das muss in der Nähe von Stuttgart sein, Bad Cannstatt steht hier, aber vielleicht ist es bloß, weil das aus der Cannstatter Zeitung ist. Für den Rosensteintunnel wurden 381 Bäume gerodet. Ja. Ja. Ich habe aber von Aufforstung geredet. Es wurden 385 gepflanzt. Das ist netto Doppelfakt. Vier Bäume. Ja. Also baut mehr Tunnel. Vier Bäume pro Tunnel. Vielleicht sollten wir Elon Musk mit seiner Boring Company herholen. Die Tunnel. Das ist bestimmt der total klimaneutral, wenn man so ein Loch bohrt. Ja. Der rettet dann irgendwie diese Fußballmannschaft, oder? Ja. Mit seinem U-Boot-Bohrgerät. Danach beschimpft er irgendwelche als Pädophil. Ja, nein, aber ich hab wirklich Angst, dass. Und macht ein bisschen einen Unfall in der Umlaufbahn. Ich habe wirklich Angst, dass Elon Musk aus Versehen dabei dann den Atlantik anbohrt und der Atlantik komplett ausläuft. Ich habe ein bisschen Angst, wenn diese Satelliten alle wirklich oben sind, wie dieser Streifen dann aussieht, dieser eine komische Satellitenstreifen, den er da hochschickt, diese 1500 Studio-Link hätte ich schon fast gesagt, aber so, die Internet machen sollen da oben. Dass der überhaupt so, wieso darf man da oben so viel Platz, also wieso darf man da einfach Zeug hinschießen? Das finde ich so ein bisschen, das alles ist geregelt und das darf man dann einfach, so eine Riesenstraße. Weil man Geld hat und Zeug ins All schießen kann. Mhm. Parzelle auf dem Mond. Ja. Nun ja. Lass uns nicht über Elon Musk reden. Lass uns über andere nervige Menschen und oder Organisationen sprechen. Da ist nämlich als allererstes auf unserer Agenda ein Punkt, man möchte es gar nicht laut aussprechen. Er heißt CSU. Und das Einzige, was mir zuerst eingefallen ist, wirklich so, okay, und das Amtor-Video war euch zu peinlich, um es zu veröffentlichen. Das muss schlimm gewesen sein. Ja, Moment, das muss also richtig schlimm gewesen sein. Amtor ist ja in der CDU. Insofern, das ist ja, also, sind ja nochmal zwei unterschiedliche Parteien. Ach so, da gibt es einfach den Filter noch bei der CDU. Stimmt, bei der CSU gibt es, die ist komplett schmerzbefreit. Der Servus, gut, dass ich da nicht mehr bin. Bei der CSU? Ja. Warst du bei der CSU? In dem Land der CSU? Das ist, was ist die CSU? Die CSU ist ein wahrscheinlich jetzt wieder eingestampftes, hoffentlich, aber YouTube-Format von der CSU auf dem offiziellen CSU-YouTube-Kanal und da wird erklärt, warum die Greta Thunberg eine dumme Sau ist. Genauso schlimmen Worten eigentlich, oder? Das ist wirklich so, also wenn man so ein bayerisches Bloody Sau gesagt hätte, das wäre wahrscheinlich verträglicher als das, was der da gemacht hat. Ja, der überhaupt wäre das Format an sich, glaube ich, besser angekommen, wenn das einfach in Urbayerisch irgendwie auch angeboten worden wäre. So mit Untertiteln vielleicht. Aber der Moderator ist doch jetzt in Berlin. Ja und? Ja. Ja. Naja, also die CSU im Bundestag. Für mich war die Hauptfrage bei dem Ding, ist das eins von diesen Dingern, wo man möglichst nicht drüber spricht, damit es nicht die Aufmerksamkeit kriegt, oder ist es schon so harmlos schlecht, dass man drüber sprechen sollte, damit es die Aufmerksamkeit kriegt? Ja. Also, ja. Schwer zu sagen. Die Aufmerksamkeit kann schon bekommen. Du meinst, es wird dann populär und es wird dann als Format beibehalten. Ich glaube, es ist schon als Flop angesehen, weil die Aufmerksamkeit schon sehr... Ich tendiere auch eher dazu, dass es so schlecht ist, dass es ungefährlich... Also nicht sowas wie Sarrazin. Weißt du, der ist gefährlich schlecht. Mhm. Ja. Deswegen sollte man seinen Namen niemals auch nur erwähnen. Der, dessen Name nicht genannt werden sollte, habe ich letztens, aber das ist meistens meint es entweder. Boris Johnson vielleicht. Ja. Also ich sage solche Sachen immer, Martin, dann kannst du gleich auf die Faktenliste hinweisen. Aber ich sage solche Sachen immer, weil es immer so lustig ist, wenn ich irgendwelche Podcasts nachhöre und dann so kleine Snippets über den tagesaktuellen Kram höre. Mhm. Und Boris Johnson ist jetzt Ministerpräsident? Nee, wie heißt es denn? PM. Also der Prime Minister von Großbritannien. Also Großbritannien, das war, wenn ihr das in der Zukunft hört, dieses Land aus verschiedenen eroberten Ländern von England. Genau, der ist jetzt gerade mal wieder gescheitert mit No Deal und wahrscheinlich gibt es wieder Neuwahlen. Er ist sogar gescheitert, damit Neuwahlen zu beantragen. Das finde ich das Größte. Er wollte dann, weil nichts ging, Neuwahlen und das Parlament hat es ihm nicht zugelassen, dass er Neuwahlen. Na gut, Corbyn hat gesagt, er kriegt seine Neuwahlen, aber erst wenn. Order! Wenn diese. Order! Das Video müssen wir auch verlinken. Dieses No-No-Deal-Gesetz gemacht wurde. Ja, ja. Also, es war ja. Ach Gott, lass uns da gar nicht. Aber zurück zu CSU. CSU wird präsentiert von Armin Petschner. Der sich die Haare blondiert hat. Der sich die Haare blondiert hat in der Hoffnung, dann so ein bisschen hip zu wirken, so wie Rezo. Weil für Blau hat es nicht ganz gereicht, aber wenigstens ein bisschen heller. Und vielleicht reicht das in der CSU ja schon, keine Ahnung. Und naja, also es geht los mit irgendwie Greta Thunberg, die sich gar nicht mehr bewegen darf, weil das ja nicht CO2-neutral möglich ist, wenn man sich bewegt. Und das ist alles so unehrlich und blöd, dass man eigentlich denkt, schämt ihr euch eigentlich nicht dafür. Weil irgendwie Leute, die sich für den Klimaschutz irgendwie engagieren, damit zu kritisieren, dass unser System es momentan nicht erlaubt, klimaneutral zu handeln. Wie dumm kann man eigentlich sein? Also das finde ich auch so schade, dass sie nicht einfach sich hinstellen und sagen, das ist uns schon klar alles mit dem Klimawandel und so, aber wir haben halt keinen Bock drauf, da müssen wir uns dann einschränken und den Gürtel enger schnallen, das wollen wir nicht. Ja, das wäre ehrlich. Aber bei dieser ganzen, also deswegen habe ich das mit den Wäldern auch gesagt, es war nie so, dass die wirklich denken, okay, wir forsten jetzt auf und das ist das Problem gelöst, sondern es war einfach nur dafür da, um davon abzulenken, dass man jetzt immer noch nichts tut. Ja. Und das nervt mich daran so. Das ist so durchschaubar und es wird auch in der Journalistik, wie man so sagt, werden solche Sachen nie benannt, dass das falsch ist. Was ich ganz lustig finde, ist, um mal zu Spielen zu kommen, ganz kurz zwischendurch. Es gab jetzt gerade bei Auf ein Bier so eine Retrospektive über Peter Molyneux. Und der hat ja dieses ganz infamöse Interview gehabt vor 4 Jahren, wo er so fertig gemacht wurde und als Lügner bezeichnet und so. Mhm. Von Rock Paper Shotgun. Und egal wie man zu dem Interview steht, dieses Interview macht halt einen No-Bullshit-Stil, den ich mir echt mal bei Politikjournalismus wünschen würde. Der lässt halt einfach Peter Molyneux nichts durchgehen. Und das kann doch nicht so schwer sein, es kann doch wohl nicht sein, dass von all diesen Journalisten, die es auch in Deutschland gibt, vielleicht 2 oder 3 das können. Und im Fernsehen habe ich das wirklich noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Journalist den Bullshit nicht durchgelassen hat, sondern immer war, ja, dann kommt halt meine nächste Frage. Ja. Da war so einmal so kurz die Boris Johnson-Interview, wo er gefragt hat, Artikel 6. Mhm. Weißt du denn, was in Artikel 6 steht? Ja. Nee, eigentlich weiß ich es nicht. In Artikel 6 steht, dass du das nicht machen darfst, was du gerade sagst. Ja, aber, so, das war so ein kurzer Moment, wo ich genau das Gefühl auch hatte, das du gerade beschreibst. So müssen Interviews eigentlich immer. Also wenn überhaupt, dann sind es so Perlen, die dann rumgereicht werden und das passiert vielleicht alle 6 Monate mal. Aber früher war das ein bisschen besser, oder? So in diesen 1-zu-1-Talkshows, so der komische heiße Stuhl und der grüne Salon und sowas, da gab es mal so Momente, da war das ein bisschen mehr. Na, ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich damals gerne diese Talkshows geguckt habe, weil ich immer diesen Hahnenkampf mochte, wie die Generalsekretäre und Generalsekretärinnen, da gab es nämlich schon welche, von den Grünen zum Beispiel, miteinander gekämpft haben und dann hat man sich auf eine Seite mit einer Seite identifiziert und da war das total lustig. Aber richtig was rumgekommen ist dabei auch nicht. Vielleicht vor unserer Zeit, das weiß ich auch nicht. So zu Kohl-Zeiten und so. Also nicht Kohl, sondern als der noch angetreten ist, Strauß und so kam. Weiß ich nicht. Aber ich glaube selbst da nicht. Übrigens, gerade Live-Push-Nachricht hier, das Parlament hat gerade das No-Deal-Gesetz verabschiedet in UK. Das ist kein No-Deal-Gesetz. No-No-Deal. Das No-No-Deal ist das. Ja, ja. Die Tagesschau bezeichnet es als das No-Deal-Gesetz. Ja, die Tagesschau. Ja. Ja. Mhm. Ja. Nun ja, also CSU muss man nicht gucken. Wahrscheinlich wird es hoffentlich auch eingestampft. Wenn nicht, dann Treppenwitz. Wer sich damit auseinandersetzen will, was da alles falsch ist, findet dazu auch genug im Netz. Ich weiß nicht, also. Ja. Es lässt einen auf so vielen Ebenen einfach Kopfschütteln zurück. Also auch, dass es jetzt 3 Monate gebraucht hat, diese Antwort auf Rezo zu haben, die dann so aussieht. Ja. Haben die denn niemanden, der sich ein bisschen in irgendwas auskennt? Ja, vor allem, wie viele Monate seit Greta Thunberg aktiv ist, ich weiß es nicht genau. Ja. Übrigens, 20. September wird es eine weltweite Demo geben, wenn ich das richtig verstanden habe, zu Fridays for Future. Kommt alle auf die Erde und helft mir. Solange es sie noch gibt. Kommen wir zu den Themen, die uns schön ablenken davon, dass alles brennt und wir keine Zukunft haben, nämlich namentlich Apple und Apple News. Wir fangen an mit den Gerüchten um ganz neue Dinge von Apple, die vielleicht schon sogar schon nächste Woche irgendwie erwähnt werden, zumindest. Namentlich geht es um Apple 389, B389. Und Apple Cardboard, AR Glasses. B389 ist der Codename für diese Teil-Such-Dingsies, die man sich irgendwie an Dinge dran kleben kann und sie dann mit der Find My App finden kann. Oh, habe ich das hier schon erwähnt übrigens, dass es mir jetzt möglich war, meine Kopfhörer im Kopfhörerdöschen zu finden mit der Find My App? Das hat anfangs nicht gepiept. Ja. Das war nicht hier, das war das habe ich nur getwittert, so. Ist mir sehr wichtig, das auch zu sagen. Das geht mittlerweile, wenn man die Ohrhörererkennung ausschaltet in den Einstellungen, dann piept das ganze Döschen mit den Hörern, wenn die in dem Döschen sind. Und wenn sie im Ohr sind, dann bist du taub. Ja, aber die App warnt dich immer davor, jedes Mal. Aber warum geht das nur, wenn man das ausschaltet? Das ist doch genau kontraproduktiv. Ja, aber immerhin. Ja, weil sie halt nicht ins Ohr piepsen dürfen. Genau. Sie dürfen halt nicht ins Ohr piepsen. Das ist ihnen zu gefährlich, dass sie bei Find My aus Versehen, weil das kann ja auch wer anders auf der Webseite auflösen, in einem gescherten Family-Account, dass dann jemand hat die vielleicht gerade im Ohr. Und der Pieps ist halt schon, glaube ich, ziemliche Hölle, wenn du im Ohr hast. Ich verstehe es richtig, dass man diese Detection ausmachen muss. Was ja eigentlich die Sicherheit wäre, dass sie nicht im Ohr piepsen. Nein. Naja, sagen wir mal so, die Detection ist einfach zu dumm. Im Grunde ist es ja also so, dass Detection die vertrauen sie nicht. Nein, aber der Witz ist doch, die Kopfhörer wissen ja, ob sie gerade laden oder im Ohr sind. Denn die können an ihrem Batteriestand ja sehen, ob sie gerade laden oder. Aber wenn das Döschen leer ist und die Kopfhörer noch Strom haben? Nein, ob sie gerade mehr Strom kriegen, ob sie gerade geladen werden. Das Döschen weiß ja auch, ob es lädt, weil da so ist so ein kleines. Ach. Aber piepst es denn laut genug, dass es aufhört? Ja, es piepst laut genug und ich wäre total aufgeschmissen gewesen, wenn das Feature nicht mittlerweile gäbe. Weil da, wo das hingefallen ist, hätte ich es nie wieder gefunden. Was ich ja noch viel cooler dabei finde, also die Dose selber hat ja auch eine gewisse Bluetooth-Fähigkeiten, weil die ja so ihren Batteriestand, also die kann was, ja. Und dass die so einen Piepser abbekommen hätte können, anstatt einfach eine Wi-Fi, also eine Ladeschale, automatische, funklose, stromlose, kabellose Ladefunktion, hätte ich jetzt auch viel wertvoller gefunden. Ja. So zum Beispiel. Dass die Dose selber, die kann ja auch irgendwo liegen. Also was hier schon an AirPods irgendwo war und nicht gefunden worden ist. Naja. Ja, aber wir sprachen aber eigentlich so um, wo wir gerade bei Dingen sind, die man nicht mehr findet, wir sprachen eigentlich über diese Tags. Den Faden. Können wir den Tag auf den Faden dieser Serie, dieser Folge. Ich meine, es gibt da Kinder. Es gibt ja auch diese UI auch schon als Mockup, dass man sie in AR suchen kann dann. Mhm. Da kann man dann sein Telefon rumwedeln und da, wo dieses Tag ist, poppen dann so Luftballons hoch quasi, als wären die an das Ding dran gebunden. Naja, also ich weiß nicht, inwieweit. Also es wird spannend, erstens, wie groß die sind. Das ist der Hauptpunkt. Weil alle Dinger, die ich bislang hatte, waren zu groß. Sind sie klein genug, um sie an Haustiere dran zu machen? Das ist so der erste Use Case, finde ich. Na, an deine Urzeitkrebse werden sie nicht dran passen, oder? Ja, das stimmt. Das ist schon spannend, dass man dann ja auch vermutlich dieses neue Mesh-Network, das iOS 13 automatisch anonym aufspannt, nutzen kann, um Ortung vorzunehmen. Sprich, das sollte dann auch außerhalb deiner Wohnung funktionieren, potenziell. Aber ja, mal sehen. Auch ganz spannend, wir können ja vielleicht ein bisschen wetten auch drauf, ob es zu diesem Mesh-Network, das da automatisch geht und so weiter, ob es dann ein Gate dazu geben wird. Also einerseits, ob Apple wirklich was damit macht, was nicht okay ist. Mhm. So, und das andere, ob es einfach ein Aufreger wird irgendwann mal. Weil also so ein bisschen hackt. Ja, also ob wir irgendwas damit machen, also es ist ja schon, so ein bisschen creepy ist es ja schon, so nur vom Gefühl her, finde ich. Also auch wenn sie es, glaube ich, ganz gut machen, weil den Sektor haben sie relativ gut im Griff. Ich finde es trotzdem so ein bisschen creepy, ja. Weiß ich nicht. Also ich bin überhaupt nur drauf gekommen, weil ich habe den, wie heißt denn der, vom Rambo und vom Swift by Sandell. Ich habe Stacktrace gehört, was mir übrigens relativ schwer fällt, Stacktrace zu hören, weil irgendwie kann ich die Lache von den beiden nicht ab. Das ist ganz schwierig. Die Lache macht mich sehr. Ja, das ist irgendwie, die sind so, die lachen so, die sind so positiv. Also das ist so eine freudige Lache, die mich, also so jung sagt der jemand. Ja. Also alle, die ihr noch zuhört, könnt ihr meine Lache wenigstens abkönnen und ihr diese Sarkasmus und was auch immer. Aber so bei den zwei fällt es mir echt schwer und ich höre es mir halt wegen, weil ich will wissen, was zu sagen. Mm. Aber jedes Mal, wenn sie ja, so ja, na, egal. Nichtsdestotrotz, ich habe das gehört und da kam das halt auch kurz vor. Da haben sie auch über die Dinge jetzt gesprochen. Ja. Über das Rumor und da haben sie das eben auch gemeint, da so ein bisschen mal erörtert und ja, ich finde es, glaube ich, okay, wenn es unter der Haube läuft so, also wenn es irgendwie gut verkryptet ist in die richtige Richtung. Ja, ich denke, das eine oder andere Gate wird es dazu schon geben, also sei es nur ein kleiner Aufreger, dass irgendwie in 3 Monaten irgendjemand dann schreibt, oh, da gibt es ja dieses jetzt, und wie funktioniert das eigentlich, dass mein iPhone irgendwie meinen Hund orten kann, obwohl der gar nicht im Garten ist? Und das ist doch Teufelswerk. Also ich denke so grundsätzlich die Geschichten mit, dass mir dann gesagt wird, das ist was von dir oder sowas. Das haben die da ein bisschen beschrieben. Das ist so eine, okay, du suchst was und dann wird mir gesagt, melde dich doch bei Martin oder so. Ja. Und das da wird es halt so, da gibt es schon so Grenzen, da könnte schon mal auch zu schmerzbefreit gehandelt werden. Mal gucken, werden sehen. Aber an sich auch schön, wenn man Dinge verleiht, kann man jetzt auch so einen Apple-Tag draufkleben und dann weiß man immer, wo das Zeug ist. Ach, wenn man noch so eine App hätte, glaube ich. So, jetzt würden wir reich werden, wenn man Landromat jetzt nochmal rausbringen würde. Endmal Integration für Landromat. Nun ja. Nein. Was eben auch noch Thema ist die Woche, ist jetzt, man hat in iOS 13.1 hat man Icons entdeckt, die sehen so ein bisschen aus wie Google Cardboard und machen den Anschein, dass es da um AR geht. Es gibt wohl 3 verschiedene Hardware-Plattformen, die da unterstützt werden sollen. Einmal HoloKit, was so ein Open-Source-Dingsy ist. Das kann man sich auf HoloKit.io auch schon angucken. Und zwei interne Codenamen, ich glaube Luck und Frank oder so, oder Franc. Da wäre halt interessant, was plant Apple da, was kommt da von Apple als Brille oder was auch immer, als Nasenfahrrad für das iPhone, falls was kommt. Mhm. Ja, also das ist eigentlich schon ganz interessant, weil so, ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple einen Deluxe-Nasenfahrrad, wie du es so schön nennst, baut, wo halt die zwei Top-Modelle jetzt gerade mit den neuen Kameras hinten sehr gut reinpassen und wo dieses Augmented Reality gut funktioniert über so einen Spiegel. Also wenn du das irgendwie gut abdunkelst, gut, also das, glaube ich, funktioniert gut genug, dass es spannend ist, weil ich fand es ja damals bei der, sag schon, wie ich die Dinge mal ausprobiert habe, die Microsoft HoloLens, das ist schon eine andere Geschichte. Wenn es wirklich, wenn du durchguckst und nur den Raum augmentierst, das ist schon echt nicht schlecht. So, das macht Spaß. Also du denkst, das wird eine Spiegellösung, so wie das HoloKit auch. Ich denke nicht, dass es eine, also dass wir sind noch viel zu weit weg von einer, von dem Display auf der Brille, damit das funktioniert. Also dass es irgendwo das braucht zu lange und ist zu schwer. Aber so ein schöner geformter Aufsatz, der halt für eine Menge an Menschen passt, wo die Telefone genau reinpassen, die mit einer guten Linse, ja, lecker Linse, kannst du ja auch als Apple gut vermarkten, als schickes, weißes, absurdes Gerät, so, das du aufsetzen kannst. Da geht was. Ich dachte mir halt, wenn ich mir die Icons anschaue, dann sind das halt nicht so, also dann sieht es auf dem Icon zumindest nicht so aus, als wäre da oben noch so dieser Spiegel wie bei dem HoloKit, sondern als wäre das halt sowas, so eine VR-Brille so. Und man könnte halt irgendwie überlegen, kann ich vielleicht das Kamerabild durchreichen und irgendwie stereoskopisch interpolieren, dass ich da zwei verschiedene Bilder für die Augen habe, um das räumliche Sehen noch abzubilden. Aber keine Ahnung, ob das klappt. Das ginge natürlich auch, hat halt den großen Nachteil, dass du dann halt den Blickwinkel so ein bisschen einschränkst. Ich meine, die Ultra-Wide-Lens macht natürlich Sinn, dann noch mehr, dass du den Blickwinkel nicht so einschränkst, aber der Blickwinkel ist ja dadurch eingeschränkt, dass du durch so ein Ding durchguckst. Ja. Also wenn du jetzt mal vergleichst, diese ganzen VR, also diese Brillen, die ein Telefon vorne haben, die haben alle nicht weit genug Spannweite von dieser Linse, dass es wirklich das Gefühl hat, du siehst deinen kompletten Raum, sondern die sind so ein bisschen schmaler als jetzt die Standalone-Geräte. Ja. Machen. Ja. Und wenn sie das gut hinbekommen, natürlich, ich weiß nicht, so ein Max mit entsprechender Halterung und die Kamera hinten durch, ich meine, das wäre natürlich auch gut genug. Könnten sie machen, diesen Modus auch. Ja. Müsste nicht mit so einem Kit sein. Aber die Spiegellösung hat halt den Charme, du siehst halt wirklich real. Also hast halt noch so, du siehst noch was Reales. Ja. Ja, so, dafür schneidet die Projektion halt irgendwo dann schon in deinem Sichtfeld ab. Ja. Ja, genau. Aber dass die Projektion abschneidet, finde ich sogar, hat so ein bisschen einen, das sind nicht die Druiden, die du suchst. Das fand ich bei der HoloLens eigentlich auch so halb ein Feature. Bei der HoloLens war es zu klein, so, der Bereich. Aber es ist so ein bisschen cool, weil es ist halt wirklich dieses Volumen ist angeschnitten von der virtuellen, also du bist noch mehr in der Realität gefangen, was ganz gut ist. So. In der Realität so ähnlich gefangen. Wie ich halt meistens nur einen AirPod dran habe oder mit einem anderen Ohr weiterhört oder Bone Conducting Headphones cool sind für Gesprächscontent tendenziell, weil du halt noch komplett die Umgebungsgeräusche wahrnehmen kannst, wenn du willst und so Zeug. Es scheint aber auf alle Fälle drin zu sein und ich finde auch lustig, die ganzen Rumors drumherum machen für mich persönlich gesehen von der Perspektive von da drin auch Sinn, also dass sie das Ding Starboard dann genannt haben und einen App-Launcher und wieder eine eigene Infrastruktur auf iOS draufhauen für den Teil, macht Sinn, die sind da dran, die machen da was, ob sie jetzt schon was releasen, we'll see. Also das könnte halt passieren, also gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass die neuen Kamerasysteme AR natürlich auch besser können, aber... Und wahrscheinlich auch, also ich würde hoffen, dass sie dann halt wirklich auch eine Time-of-Flight-Kamera nach hinten machen und nicht nur nach vorne. Super, ja. Und dann haben sie natürlich die Tiefeninformationen da vorne und dann können sie halt geile Occlusion machen und dann gehen da schon auf einmal interessante Sachen, so, die wirklich, glaube ich, impressive sind. Die Demos auf der Keynote, da gähne ich jetzt schon, weil das macht irgendwie, die sind entweder fies, super fies geshoppt oder sie sind halt nervig auf der Bühne, so wie sie es halt so auch gemacht haben, aber sie sind halt, sie geben dir nicht, sie können dir nicht diese Immersion geben, die du brauchst, um das zu erkennen. Das ist so, oh und sie Gott, können nicht schon wieder Minecraft Earth irgendwie demoen. Ja. Also ich hätte gerne von Apple eine Produktvision diesmal und ein Konzept. Und gerade, nein, es ist wirklich das erste Produkt, wo ich ich kann mir nichts vorstellen. Und ich konnte mir bei der Uhr was vorstellen, ich konnte mir sogar beim Apple TV mit Apps was vorstellen, was man damit machen kann. Aber da ich weiß wirklich nicht, warum ich das will. Und wenn Apple mir das gibt, dann wäre das schon ganz gut. Du willst nicht, dass dein Kühlschrank praktisch smart wird, automatisch. Ich setze doch nicht so ein klobiges Scheißding auf. Klar, wenn irgendwann jeder so eine Plastikbrille trägt, wie eine Brille, ja, auf jeden Fall, dann ist das cool. Aber naja, so eine gescherte Augmented Realität für Leute, also fände ich schon, also das halt, du ziehst diese Brille auf und auf einmal ist da halt die Welt ein bisschen informativer, weil Leute da was reingesetzt haben. Was weiß ich, bei der Ampel steht, wann die grün wird, wie lang die Grünphase ist. Ja, aber da... So, weißt du, so Wikipedia für die Realität, nur mit drauftappen und so. Also die Vision von Google Glasses war schon die für mich funktioniert hat. Die Technik war halt nicht so weit. Aber ich werde nicht mein Handy in eine Plastikhülle stecken wollen, um dann auf der Straße zu sehen, wie lange die Ampel noch tickt. Also das ist einfach, als würde ich meine VR-Brille, PlayStation VR-Brille, die ist halt recht stationär, dadurch, dass die Kabel gebunden ist und so. Deswegen muss auch das Konzept dazu passen, finde ich. Man kann ja jetzt auch nicht die VR-Brille nehmen und sagen, ja, schau auf der Wiese rund um dich rum und also, keine Ahnung, das muss einfach zu dem Produkt passen. Das meine ich mit Vision, die ich dazu brauche. Aber du musst ja nicht die Brille aufsetzen dann, weil du kannst ja das kannst du ja auch ohne Brille dann benutzen. Also dieser Charme der Augmented Reality, wo du das Telefon halt noch hinhältst und durchs Telefon durchguckst, sobald, also in Kombination mit, es gibt die Brillen-Experience und die ohne Brille, ist es so, du kannst es auch mal eben schnell reingucken und dann, oh, jetzt wäre es aber eigentlich cooler, wenn ich das als Ganzes sehe, weil das ist jetzt eine Schnitzeljagd, die auf irgendeinem öffentlichen Platz stattfindet und wenn ich die Brille aufhab, dann geht es halt zack, zack und ich muss nicht irgendwo rum und weiß schon und so, was auch immer. Ja, es macht einfach mehr Spaß oder es ist irgendwie anders schicker, aber so finde ich schon okay, weil so klobig wird das Ding nicht sein. Du haust das Handy rein, setzt dir das auf, die AirPods hast du eh schon dran. Also da ist es echt schnell passiert, finde ich. Also ich denke, es sind halt zwei Sachen, die man da irgendwie sehen muss. Und das eine ist halt, die Hardware für eine richtige Brille ist halt einfach noch nicht da. Dass man das irgendwie in einem Maße produzieren kann, der Sinn macht, zu einem Preispunkt, der Sinn macht. Insofern ist so ein Cardboard, auch wenn das jetzt nicht aus Pappe ist, aber von der Idee halt, dass du dir was auf die Nase schnallst, was jetzt nicht cool aussieht, sondern einfach dein iPhone dir an die Stirn klebt, ist halt eine Maßnahme, diese Experience langsam in den Markt zu kriegen, ohne halt schon die Hardware zu haben für eine richtige Brille. Und Anwendungsfall für mich wäre halt tatsächlich, ich möchte zu Hause irgendwie ein AR-Spiel spielen. So. Das kann zum Beispiel gut sein, wenn da so ein richtig geiler Titel ist, wo ich sage, das will ich mal erfahren, dann könnte ich mir das vorstellen, das stimmt. Und da wäre halt irgendwie gerade Minecraft Earth auch so das Ding, das halt da Sinn ergeben würde für mich. Und da würde dann auch dazu passen, dass man plötzlich irgendwie Game-Controller unterstützt für das Telefon, weil irgendwie musst du dann ja auch dein iPhone bedienen, wenn es auf deiner Nase ist. Also das ist aber so ein interessanter Punkt. Auch okay, wenn dein iPhone auf deiner Nase ist und diese Kamera dann noch funktioniert, ist sie dann, also kannst du da Gesten machen im Sichtfeld? Weil, wie gesagt, bei der HoloLens war das so ein bisschen auch so der Knackpunkt. Der Raum, in dem du Gesten machen kannst, war ein bisschen blöd. Wenn du natürlich durch das Kamerabild durchgehst, hast du den großen Vorteil, du siehst nur das, was das Telefon aussieht. Ja. Das heißt, das mit den Gesten vor deiner Nase könnte besser funktionieren, weil du automatisch schon weißt, okay, da könntest du mich sehen, da kannst du mich nicht sehen. Und da so ein bisschen hin und her zu wischen oder so. Also, wenn die eine geile Auflösung hinbekommen damit, und ich glaube eigentlich, die aktuellen Telefone mit der Auflösung, mit einer guten Linse vorne dran, sind eigentlich echt schick, so. Ja. Habe ich ein bisschen Sorge um das komische OLED-Wabenmuster und so, wie sehr das sich da wieder abspiegelt. Weil ja doch, um das ganze Blickfeld einzunehmen, ist die Auflösung ja auch nur wieder knapp gut genug. So. Ja, so, also ich kenne halt jetzt nur die VR-Sachen mit Cardboard und also die funktionieren mit einem aktuellen iPhone eigentlich schon relativ gut. Also da ist jetzt nicht so, als dass du das Wabenmuster so penetrant wahrnehmen würdest. Die Farbkanten auch nicht. Also bei der, ich habe die Oculus Go mal wieder aufgesetzt und die hat halt ein bisschen Farbkanten oben und unten, immer wenn man so ein bisschen schief die Linsen also hat und so. Für meine Augen ist es good enough. Ja. So. Aber Konzept wäre natürlich nett, wenn Apple wirklich mal einen Anwendungsfall lösen würde, aber ich glaube, das Apple haben wir eh nicht mehr. Also, da wird einmal mit der Schrotflinte durch die Gegend geschossen und das ist halt die Technologie, die wir machen wollen. Ja. Also, hoffentlich ist es nicht zu peinlich. Also, hoffentlich ist es nicht so ein komisches animiertes Emoji. Für mich ist das halt der Watch. Also, wenn man sich jetzt nochmal die Watch-Introduction anguckt, wie peinlich so diese, also, das ist die Größenordnung von Fail, die dieser Watch-Launch war eigentlich. Und trotzdem haben sie den Markt saturiert. Es ist aber grundsätzlich so, dass viele der Features, die dann auf der Keynote irgendwie die Key-Features sind, einfach innerhalb von Monaten von der Wahrnehmungsfläche verschwinden. Ja, das war ja schon bei allen Produkten so, also schon beim iPhone. Ja. Ja. Wie meinst du? Naja, dass Apple vorher gar nicht weiß, was jetzt das Tolle dran ist. Deswegen brauche ich trotzdem eine gute Vision. Vielleicht war es bei mir auch so, das iPhone, das wollte ich schon, bevor Apple gesagt hat, wir machen sowas. Und okay. Bei der Uhr war es bei mir auch so. Für mich war die lange nicht so katastrophal. Sie war dann halt zu langsam und zu schlecht in ihrer ersten Ausführung. Aber ich habe den Sinn vom ersten Tag dran gesehen und auch Ja, so grundsätzlich, benutzt. Was man mit so einem Computer an einem Handgelenk machen kann, ich benutze bis heute nicht, wenn ich ehrlich bin, außer für Apple Pay. Ja, das klar, das sind halt so die Sachen, also für mich. Obwohl die so viel könnte, so. Ja, also obwohl die so viel könnte, ich müsste die nur anziehen, aber allein HomeKit-Lampen zu bedienen, ist zu beschissen auf dem Dreck. Ja, ja, ich es gibt gewisse Sachen, die gut funktionieren lieber, und andere, die nicht. Ich nutze lieber Siri im Raum mit diesen Drecks-HomePods, anstatt hier auf meiner Uhr, wo eigentlich auch ein geiles Interface, schnell könnte ich da Lichter an- und ausschalten, es könnte sich merken, welche Lichter ich benutzen will, welche überhaupt an sind jetzt, das könnte ein geiles Interface sein. Alles verbockt. Ja, aber doch, alles. In Zukunft kannst du dann deine Brille aufsetzen und mit deiner Hand vor dem Gesicht rumwedeln, um deine Lichter auszuschalten und dann setzt du die Brille wieder ab. Die Videos dann an die Wand quasi projizieren. Naja, okay, das war der Cardboard-Teil der Rumors. Wir sind gespannt. Mal sehen, was da am Dienstag zu passiert. Was allerdings jetzt schon passiert ist, und zwar, ich glaube, heute tatsächlich, gestern war es, glaube ich. Apple Music ist jetzt als Beta auch im Webbrowser erreichbar. Sprich, man kann da auf beta.applemusic.com surfen, aber dann, kann man da seine Musik hören und dann klappt alles. Dann klappt alles. Das ist eine sehr gute Überleitung zu der ganzen Apple-Music-Geschichte, weil ich bin nämlich gerade dabei und ich will aus diesem scheiß Ökosystem raus. Also ich kann das mal versuchen nochmal, also dieses, ich gucke mir vielleicht diese Webseite noch an, aber ich habe ja eigentlich versucht, dieses Ding zu deabonnieren von der ersten Sekunde an und habe es dann immer mal wieder angemacht, weil eben der HomePod braucht es dann wieder, weil ansonsten hatte ich da keine Musik und eigentlich will ich nur mein Match und ich will mein Zeug kaufen, ich will nicht quersubventioniert die ganze Welt, was Apple da macht an der Stelle, einen Dienstleister mit irgendwelchen Streamings-Ding, ob der jetzt im Netz ist oder Musik nicht. Musik kaufen? Ist das auch wurscht. Ich habe deine Tweets alles dazu gelesen und ich verstehe sie nicht. Also ich will nicht Streamingdienst. Ich verstehe sie aus dem Grund. Die Struktur Streamingdienst nicht für Musik. Ich will nicht in eine Kasse Abo zahlen, damit ich Zeug hören kann, solange ich Abo zahle. So, fängt schon mal an. Was dann auch noch in eine Auswahl trifft, die Apple natürlich in irgendeiner Form mit den Lizenzziel abdeckt, die dann immer mal wieder an Grenzen stößt. Ja, zum Beispiel jetzt letztens auch wieder einen deutschen Künstler hören wollen, gibt's halt da nicht. Irgendwie muss ich wieder irgendwo anders hin. Oder nur Teile sind dann drin im Sortiment und da habe ich da auch nichts mitzuquasseln, was da im Sortiment ist. Bei iTunes gab es zu kaufen oder nicht und dann habe ich es mir bei einer anderen Quelle DRM frei gekauft und habe es reingedonnert. Kann ich immer noch machen, weil die Library kann immer noch Match an der Stelle. Okay, ich könnte sagen, ist mir wurscht, ich nehme iCloud Music und ich nutze es nach wie vor wie iTunes Match. Geht nahezu so. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, mein Hörverhalten seit dem scheiß Streaming ist viel schlimmer geworden, viel schlechter. Ich versuche irgendwelche Channels zu starten mit irgendwelchem Content, der dann irgendwie mich irgendwo hingehört. Ich habe keine Playlisten mehr, die irgendwie Sinn ergeben. Ich habe keine, meine Sternchen-Writings gibt es nicht mehr ganz, meine Playcounts funktionieren nicht mehr. Alles, was ich früher benutzt habe, um irgendwie meine Musik ein bisschen sortieren, anzuhören, zu benutzen, alles ist eigentlich tot und ich habe die wieder zugekleistert von Werbung, von diesem Dreckservice mit sonst irgendwas willst du nicht da noch kaufen, hören, sonst irgendwas hier ist, dann finanziere ich auch dieses Beats-Radio mit, will ich ja auch. Also ich will das einfach alles nicht. Ich will meine Musik besitzen in irgendeiner Form, die will schon auf alle meine Devices, die ich mir kaufe. So eine Mac oder ähnliches pro Stück ist okay. Das ist eine ganz gute Art und Weise, das zu machen. Ich will mal reinschnuppern können in Angebote oder auch mal sowas wie Radio hören im Sinne von, okay, angeteasert werden, was könnte mir denn gefallen? Dann höre ich das kurz und dann kaufe ich das und dann ist es in meiner Library und dann passt es zusammen. Dann will ich das mit meiner Familie teilen können, ohne jetzt einen Family-Account machen zu müssen, weil da habe ich nämlich auch Schiss davor, vor diesem Apple Family Account. Und Streamingdienste ist doch scheiße. Ich will doch nicht nur so lange Musik hören dürfen, wie ich zahlen kann. Das ist doch nicht, und alles ist Streamingdienst. Auch diese Vox ist so ein Dreck-Streamingdienst dann auch noch. Das war so eine Alternative, die dann auch gemacht hat. Dann gibt es einen audiophilen Streamingdienst auch noch, den man auch wieder. Also ich will nicht regelmäßig Geld zahlen an der Stelle. Das ist eine App. Das ist eine Grundfunktion von diesem Gerät. Und die kann ich natürlich benutzen, auch ohne irgendwie bei Music zu sein, wenn ich da per Hand synke. Aber da bin ich so unterste Schicht von Interesse an Kunde. Deswegen, ich will eigentlich eine App, am besten Cross-Plattform, so wie Amarok oder so. Also wahrscheinlich würde ich irgendwie Amarok benutzen, wenn ich jetzt nicht auf der Apple-Ökosystem-Ecke wäre. Hm. Und wäre wahrscheinlich gar nicht so unglücklich, weil da habe ich halt irgendwie so meine Verzeichnisstruktur mit den IDs, so wie iTunes halt früher war. Da kommt man relativ weit, finde ich, mit. Man braucht den ganzen restlichen Obendrauf-Scheiß nicht. Musst du wieder CDs kaufen und die Rippen. Muss ich ja nicht. Ich kann ja Online-Angebote kaufen. Das ist ja okay. Ich will die auf all meinen Geräten hören können, weil das sind alle meine Geräte, so wie ich die hören will. Und Music ist super intrusive, finde ich. Seitdem es vom Kabel und von dem, ich verkaufe dir Zeug und ich verwalte das auch für dich so ganz nett auf deinen Geräten, weil ich mache das ganz gut zu, hey, du zahlst mir regelmäßig Kohle, bitte. Hm. Und ich gebe dir auch noch geile Charts und For You und mache ein Social Network, das nicht funktioniert. Und ich sowieso auch Exklusiv-Content mache ich dir auch, gell? Du kannst Exklusiv-Content haben. Wenn du mir Exklusiv-Content gibst, dann sage ich, leck mich doch am Arsch. Ich bin Idiot. Abonniere dich mal kurz, weil ich will den Exklusiv-Content genießen, aber danach, ich finde das alles scheiße. Ja, so, zu Recht. Da habe ich mich so aufgeregt. Ja, oder der Punkt ist halt, gibt es denn wirklich noch Alternativen und was bedeutet das dann? Also, weil angenommen, du würdest jetzt sagen, okay, ich installiere jetzt überall Amarok und es gibt irgendwie Amarok für iOS, keine Ahnung, ob das also das gibt. Kannst du dann überhaupt irgendwo digital Musik kaufen ohne DRM? Doch. Also Musik ohne DRM zu kaufen im Moment geht noch ganz gut. Es geht ja auch über iTunes noch. Also ich kaufe dir ja über iTunes DRM frei nach wie vor. Stimmt, da war was. Wenn man es noch findet. Das ist ganz, also mit der neuen Music-App wird es noch schwieriger aufzufinden, aber da gibt es den Tab auch noch. Hm. Ich weiß nicht, wie lange Apple das wirklich noch macht. Es ist sauschwer, so, das aufzufinden. Also es kann für die kein Business mehr sein, großartig. Hm. So. Das ist irgendwie noch Altlast, aber das finde ich auch das Schlimme dran noch. Ja. Aber bei Amazon Music kann man locker Zeug kaufen, von den Webseiten selber, von irgendwelchen Zeug. Also, wie das dann rechtlich abgeklärt ist, weiß man halt dann auch wieder nicht insgesamt, weil wenn die Artists selber ihre Links haben auf ihre 5 Plattformen, wo sie was verkaufen, dann meinetwegen. Aber ich mag halt diesen ganzen Streaming-Gedanken halt überhaupt nicht und mir geht's mit Music auf iOS so ähnlich, wie es den Leuten früher mit dem Webbrowser für Microsoft ging. Also ich bin an der Größenordnung angelangt, wo ich sage, okay, jetzt mit eurem Service-Scheiß macht ihr so viel Login an der Stelle, ihr seid unsympathisch geworden. So sehr eure Geräte noch die liebsten sind, die ich benutze, eigentlich ist mir der Kragen geplatzt. Strukturell ist es der falsche Weg, da will ich nicht hin. Ja, so, da bin ich aber reingerutscht. Dem ist ja wahrscheinlich noch schlimmer. Also es wird ja auch schon spekuliert, ob es dann irgendwann das Bundle gibt, wo man dann irgendwie alles von Apple Service irgendwie für Betrag XY bekommt. Das ist dann natürlich der ultimative Login. Ja. Also es ist wirklich lustig, weil Musik ist der einzige Bereich, wo ich zufrieden bin mit dem scheiß Streaming. Du hast vieles gesagt, worüber ich nicht nachgedacht habe, wo ich dir auch sofort recht gebe. Dieser ganze zusätzliche Quatsch, den soll Apple sofort aufhören. Ich will bei Apple Musik so bestellen können wie Wasser. Einfach einen Zugang zu Musik und dann wird Geld abgedrückt an die Künstler. Und den ganzen Rest können sie wegmachen. Und ich sympathisiere auch damit, dass es alternative Wege geben könnte, wo man sich Musikstücke kauft oder so wie früher. Bei Musik ist mein Nutzungsverhalten halt völlig anders als bei anderen Medien. Und das ist der Grund, warum ich sehr zufrieden bin, wie ich da rankomme. Dass ich eben reinhören kann, in was ich will. Und lustigerweise hat mich dazu nicht Apple erzogen, sondern YouTube damals. Mhm. Vor der GEMA-Sperrung. Ja, also, einfach, aber, das interessiert mich, das höre ich mir an. Und dann das Gefühl zu haben, okay, ich höre mir das an und der Künstler profitiert davon auch. Das fände ich schön. Ich glaube, dass die Künstler selbst bei iTunes wesentlich weniger kriegen als früher. Spotify soll ja ganz schlimm sein. Spotify ist übrigens, was die Streamingsdienste angeht, natürlich einer, den du auf mehr Plattformen kriegst. Ich meine, das ist das andere. Natürlich mehr Plattformen. Apple aber Music. Für mich ist es ja gar nicht mal so die... Aber dieser One-Stop-Provider ist schon cool. Und Musik mir kaufen zu sollen, finde ich mittlerweile einen relativ schrecklichen Gedanken. Ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Also glaube ich, auch die Zeit ist so ein bisschen vorbei, leider. Und ich hätte jetzt zumindest gerne noch meine Library, so wie ich sie jetzt habe, mal in irgendeiner Form. Also ich hätte jetzt, also wenn ich irgendwann mal diese Veränderung noch mache in meinem musikhörenden Leben und das wirklich durchziehe, dann jetzt dann bald, damit ich mal zumindest so eine Kurve bekommen habe, wo das noch Sinn gemacht hat, ja, weil das wird ja ein, oder es gibt irgendwann mal eine Retrowelle, wo das mal wieder hip wird und dann, aber das Problem ist auch da, wie gesagt, also das, was es gibt, sind nochmal audiophile Schröpfen, so, ja, das ist halt auch so, ich will keine goldenen Kabel verkauft bekommen und nochmal, also da werde ich anders verarscht, das mag ich auch nicht, ja, also klar können die natürlich ein besseres Flak und was auch immer mir um die Ohren hauen, aber das will ich ja gar nicht. Nur kurz der Richtigkeit halber, Marcel, auf welchen Plattformen gibt es denn Spotify, auf denen es Apple Music nicht gibt? Keine Ahnung, also ich weiß es nicht, weil ich nie Spotify-Nutzer... Also ich will nur sagen, war mir auch neu, es gibt ja die Apple Music App für Android tatsächlich auch. Mhm. Ja, die gibt es relativ lange schon. Ja, und, ich wollte spontan sagen, der Fernseher, mit dem ich meine PlayStation benutze, aber selbst da gibt es Apple Music. Also keine Ahnung. Ja. Aber insgesamt, alles geht Richtung Abo und Marginalisierung der Künstler. Das ist natürlich ganz grundsätzlich ein Trend, den man nicht gutheißen muss. Aber eigentlich wollte ich sagen, Apple Music gibt es im Web und es ist eine Amber-App. So. Ja, da sind sie noch Amber. Ja. Sind sie noch sich treu geblieben oder haben sie noch einen Teil ihrer Entwicklung? Vielleicht noch eine Randbemerkung zu Apple Music. Mhm. Ich finde die Auffind-Features ganz fürchterlich von Apple Music. Ja. Also Aga hat Spotify und was die kriegt jede Woche richtig cool Musik zusammengestellt, die wirklich so ins Profil passt. Jede Woche. Und Apple macht halt einen Dreck im Vergleich. Mhm. Das auch noch. Also auch diese ganzen Dinger, die mir da so um die Ohren gehauen werden, haben mir auch nicht gefallen. Naja. Ach ja. Wo wir schon im Jammern sind, kommen wir jetzt zu den neuen iPhones, die angekündigt sind für nächste Woche auf dem Event. Und zwar gibt es da zwei Neuigkeiten. Einerseits die Namen sind wohl relativ klar jetzt schon. Das XR wird umbenannt werden in iPhone. Oder 10R, um genau zu sein. Das 10S wird das iPhone Pro und das 10S Max wird das iPhone Pro Max. Ja, also die haben die iPhone und dann 11 und dann nix Pro Max. Genau. Da ist so ein Dokument gelegt, das sieht sehr danach aus, wie das intern auch bezeichnet wird. Die Codenummern sind auch so, wie die so sind bei Apple eigentlich so. Insofern, das ist auch ziemlich klar. Es wird so, und es hätte schlimmer kommen können mit dem Namen, finde ich. Ja, also, ja. Das Pro Max klingt so ein bisschen nach Bodybuilding Supplement irgendwie. Max Pro besser? Naja, das nicht. iPhone XS war jetzt auch nicht so der große Wurf. Ja. Und Pro Moritz war wahrscheinlich schon verkauft. Ja. Ich hätte halt einfach zwei Pros gemacht und dann halt irgendwie, weiß nicht, 5 und 6 Zoll oder was auch immer. Ja, also, einfach nur die Größe. Ja. Mhm. Also wie sie es halt bei den MacBooks auch machen. Ja, aber ihr Max-Name gefällt ihnen halt, glaube ich. So. Mhm. Das ist so der Formfaktor. Das Interessante ist, die haben mich ja letztes Jahr schon verloren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das XR für ein Telefon ist, welche Größe es hat, welche, also das ist das Schwache gewesen, ne? Echt? Was so irgendwie so mittelgroß war, stimmt das? Ja, es ist so ein bisschen größer als das 10 und 10S, aber hat halt LCD-Bildschirm und nicht mehr Pixel, interessanterweise. Mhm. Also es ist ein bisschen weniger aufgelöst, aber dafür LCD. Ist es nicht auch 2x statt 3x Retina? Es ist auch sogar 2x, aber es ist auch insgesamt ein bisschen dadurch, dass es größer ist, aber dieselbe Auflösung. Oder hat es überhaupt dieselbe Auflösung? Ich glaube schon. Ich würde hoffen, dass es dieselbe ist. Keine Ahnung. Nee, also logisch ist es die gleiche, aber halt 2x statt 3x. Okay. Apple hat mich immer dann verloren, wenn sie in eine Produktreihe mehr als 3 Geräte reingepackt haben oder 2, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Immer wenn sie irgendwie sich geöffnet haben zu, war immer schlecht für mich. Hm. Ich war immer als ein zufriedenerer Kunde, wenn sie eine klare Linie hatten. Und Apple schwankt da halt immer von Jahr zu Jahr, dann dampfen sie es irgendwann wieder ein und dann explodiert es wieder. Was ich interessant finde daran ist, dass sie dann wahrscheinlich, wenn sie das Line-Up so lassen, wie sie es jetzt gemacht haben, halt preislich ist es auch so lassen. Und das finde ich halt, ich finde das schon krass. Die überteuerten von letzten Jahr. Ja, ja. Also es ist nach wie vor, also ich denke, die bleiben einfach auf demselben Preispunkt für die 3 Geräte. Ich glaube nicht, dass da was günstiger wird für die 9. Also gerade wenn sie es Pro nennen, dann ist das eigentlich schon das Zeichen für, dass es das teure, dass die teure Reihe. Das ist eigentlich schon, also haben wir letztes auch wieder, ich war mal wieder mit normalen Menschen unterwegs und dann habe ich halt mal gemeint, so weil wir so mit überhüllen und so und die Telefone sind so groß und wenn sie runter, also das iPhone X halt auch wegen der Wischgeste gerne mal so runtergefallen, so gefühlt runtergefallen ist, weil man halt so den Home-Wisch gemacht hat, weil man es nicht so witzig in der Hand hatte und das dann irgendwie so ein 1000-Euro-Gerät runterfällt, dann haben die ihm nochmal so mit den Ohren, also das ist so, also so viel kostet, das ist ja noch nicht mal der volle Preis. Also so, ja, das ist einfach auch absurd. Sorry. Ja. Das ist so, das ist, gib mal jedes Jahr 1000 Euro aus für ein Telefon. Ich meine, du kannst das natürlich irgendwie gut weiterverkaufen und hinten drauf wieder kaufen und so. Dann ist es weniger, aber es ist eigentlich schon auch so. Das passt jetzt auch nicht so ganz in mein Selbstbild. Ja. Aber vielleicht dieses Jahr muss ich mal wieder. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin jetzt ja noch auf dem Ten. Ich habe das S ausgesetzt. Hm. Und klar, iPad müsste ich wegen kein Homebutton, um einfach mal die Experience auf dem iPad zu haben. Ich kann dazu bloß berichten, ich habe ja diese daumendicke Hülle, wegen der ich immer gehänselt werde, aber mir ist jetzt im Urlaub das vom, also wir hatten so ein Apartment, was zweistöckig war, vom oberen Stock in den unteren Stock runtergefallen und hatte halt keinen Kratzer. Also diese Bumper sind schon ganz geil. Also das Leder reicht auch. Also mir ist es mehrfach schon von Kopfhöhe, hätte ich schon fast gesagt. Also von Kopfhöhe, so passt schon, von der Größenordnung runtergefallen. Hm. Auch auf unangenehmen Untergrund und das langt auch. Also ich würde jetzt nicht mehr ohne Hülle machen im Moment. Ja. Das ist herausgefallen aus diesem Dokument, um mal den Bogen wieder zurückzuschlagen, dass aus der Name. Dokument ist außer noch herausgefallen, dass die neuen Telefone wohl mit 13.1 ausgeliefert werden sollen. Was ich auch spannend finde, weil also einerseits ist es wohl so, dass mit dem Event quasi oder am Montag nach dem Event iOS 13.0 rauskommen soll und dann mit den neuen Telefonen wohl 13.1. Also ich hoffe sehr, dass in so einer Konstellation 13.0 sich bitte sparen für die normalen Endanwender. Hm. Also dass 13.0 wirklich nur für, okay, sie haben Hardware, die sie rausbringen, die Features hat, die sofort kaufbar ist, da müssen sie es draufpacken. Aber wenn sie wirklich 13.0 für Leute rausgeben jetzt, auch nach diesem Beta-Update, Massaker, wo im Endeffekt auch alle Entwickler Angst haben, weil sie irgendwie die 13.0 nicht mehr 13.0-Beta, 13.1-Beta dann installiert haben oder überhaupt dieses gar nicht testen können. Hm. Die sollten das einfach jetzt mal blanko, okay, 13.1 wird sein für euch alle, kommt ein bisschen später und dieses neue shiny iPad angeblich, anscheinend, wie im Dokument auch steht, das 13.0.1 mit 13.01 ausgeliefert wird, das hat 13.0. So. Also, ja, also dem Dokument zu entnehmen, ist es aber tatsächlich so, dass iOS 13 am 23. September dann als Update zur Verfügung steht, 13.0. Und dass die neuen Telefone wohl dann am 27. erst kommen. Aber das ist dieses Jahr nach langer Zeit mal wieder ein Jahr, wo man sagen sollte, vielleicht mal eine Woche warten mit dem Update. Ja, ja. Also ich denke, auf 13.1 warten ist definitiv eine gute Idee. Ja. Vor allem, wenn es nur 5 Tage dauert, bis es rauskommt. Es ist ja auch nicht mehr so einfach zu warten, weil Apple ist ja auch auf dem iPhone aggressiver geworden, seine neuen Betriebssysteme anzupreisen. Also da kannst du durch einen falsch gedrückten Dialog schon auch mal so. Oder einfach automatisch über Nacht Auto-Update. Nee, das ist nochmal extra. Also das ist ja sowieso ein bisschen gestaged, weil da haben sie ja sowieso ein bisschen Schiss. Also das ist schon so, es gibt es, dass du aktiv selber siehst, Update, dann gibt es Dötzl und dann gibt es, wir pushen das mal an alle raus, die Auto-Update anhaben. Und das läuft genauso in den Phasen, damit sie praktisch reagieren können, wenn was Sache ist. Also wenn wir hier eine Woche oder also es könnte an der Stelle schon sein, dass sie das bitte bleiben lassen. Wobei sie das 13.0-Update wahrscheinlich schon auch an Leute anpreisen werden, die noch auf 12 sind. Ja. Relativ zügig. Also da wird es wahrscheinlich schon so einen Dialog geben, der relativ, ach cool, das coole große Neue ist da. Ich weiß es nicht, das ist alles insgesamt mal Worst-Case-Szenario, finde ich. 13 ist echt so the worst ever Release. 13. Also von allen Situationen her. Ja, ja schon. Ja. Ja. Unglück. Nun ja. Aber das iPad kommt wahrscheinlich, stand hier nochmal. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil mit dem iPad rechnet irgendwie im Moment ja keiner großartig. Das stimmt, ja. Ich meine, eine große Wahrscheinlichkeit ist, dass da vielleicht mit diesem, also wenn das Weitwinkel- und AR-Zeug irgendwie die Kamera hat, was ist denn? Hat das Kameramodul drin und ansonsten ein kleiner Speedbump. Deshalb ist es keine große Erwähnungswert, aber deshalb braucht es halt die neue Software auch. So. Macht Sinn, ja. Sofort. Und deshalb wäre es auch gleich verfügbar, wenn es so ein kleines, also wenn es praktisch Kameramodul und Speedbump ist, so ungefähr. Da kriegt man halt schneller produziert auch und das iPad hat eh nicht so einen Absatz wie das Telefon, dass man es jetzt schwerer kriegen könnte. Also aber da tut es Not, das iPad eine Woche früher rauszuhauen und damit sich diesen ganzen 13.0 Wahnsinn ans Bein zu binden? Ja, man will doch nicht 2 Geräte in einer Woche kaufen, Martin. Wenn man vorher gewusst hätte, dass man seine Software versaut, hätte man wahrscheinlich die Hardware anders geplant. Aber die Hardware-Roadmaps sind halt nun mal einfach, die haben eine andere Größenordnung. Und der Lagerbestand und überhaupt, und also da sind ein paar Wochen hin oder her, da kann man Häuser für. Also gerade sieht das alles nach Clusterfuck aus, tut mir leid. Mal sehen. Ist es? Ja. Ist es? Gut. Außerdem irgendwie noch gerüchtet, dass wohl relativ bald, vielleicht schon mit der Vorstellung einer neuen Apple Watch, was aber auch am Dienstag passieren könnte, zumindest ein minor Bump, also Gerüchte halber ja mit neuen Materialien, sprich vielleicht wieder eine Keramik-Watch oder so, dass im Zuge dessen auch Sleep Tracking nativ von Apple irgendwie unterstützt werden soll. Und dass es da wohl auch schon Strings und Kram gefunden wurde zu. Und auch so Sachen wie, dass Apple einen dann daran erinnert, dass man seine Uhr doch jetzt schon auflädt, wenn man sie doch nachts dann tragen möchte, um Sleep zu tracken und so Kram. Ich weiß nicht, ich persönlich habe jetzt schon ein paar Third-Party-Sleep-Tracking-Apps benutzt und es hat mir nie wirklich viel gegeben, wenn ich ehrlich bin. Weil ja, ich merke, wenn ich schlecht schlafe und dann sagt man, oh, hey, du hast schlecht geschlafen. Ja, super. Echt, ja. Ich weiß nicht. Also irgendwie, ich habe das schon mehrfach gemacht und war auch total begeistert zu dem Zeitpunkt. Aber irgendwie unterm Strich bleibt immer nur übrig, ja, nee, das hat mir jetzt irgendwie, das hat mir keinen Mehrwert gebracht irgendwie. Das Einzige, was ich da gerne hätte, wäre einfach zu tracken, an dem Tag bist du da aufgestanden, an dem Tag bist du da ins Bett gegangen und das mitzutracken, so wie andere Daten. Ja. Ja. Mal sehen, was da kommt. Wir blicken gespannt auf den Dienstag der nächsten Woche. Außerdem, kam die Uhr eigentlich immer mit dem Telefon? In der Vergangenheit kam die Uhr auch immer mit dem Telefon oder kam die bei einem iPad-Event? Die kam eigentlich schon mit dem Telefon meistens, gell? Die kam, glaube ich, meistens mit dem Telefon, ja. Ja, ja. Also diese komischen Stunts mit wir sind am Sportgerät und genau. Reden mit, führen Gespräche oder wir sind am Paddelboot. Mhm. Ja. Die iPads kamen halt immer extra eigentlich, aber offensichtlich kann das dieses Jahr auch anders sein. Mal sehen. Ich ziehe dann noch schnell mal das letzte Apple-Thema vor, nämlich die 32-Bit-Games, die gerade auch mal wieder auf Twitter durch die Presse gingen, weil sie jetzt sterben. Es wurde dann jemandem klar, dass Catalina stellt jetzt tatsächlich den Support für 32-Bit ein. Und das bedeutet halt auch, dass irgendwie so ein großer Backkatalog von 32-Bit Mac-Spielen nicht mehr sein wird in Zukunft. Und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, ab wann ich damit rechnen muss, bis zu welchen Spielen, die ich besitze, ist das wohl so und wo nicht. Ich schätze, dass einige von den Steam-Spielen dann einfach auch nicht mehr, die ich in der Library habe, nicht mehr spielbar sind. Ja, es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also es trifft nicht nur Titel, die ganz alt sind. Es ist sehr, also ich find's an sich sehr interessant. Catalina macht so einen Haufen Zeug kaputt, dadurch, mit diesem Schnitt und liefert eigentlich relativ wenig Features für die Leute. Ja. Also so, nee, eigentlich, also wenn ich jetzt als Privatperson, da ist das Feature von Sidebar? Nee, wie heißt das jetzt? Sidecar. Sidecar ist noch das Größte, das finde ich auch wirklich cool. Also das ist das Einzige, was mich zieht. Alle anderen Sachen lassen mich eigentlich eher auch noch so ein bisschen zurückschrecken vor Catalina auch. Ja, also auch die Art und Weise, wie ich jetzt sicherer bin, weil Leute nur notarisiertes Zeug weil Zeug nur so gestartet werden kann. Natürlich, der Rechtsklick funktioniert, glaube ich, im Moment immer noch so. Also Rechtsklick und Open auf Apps ist ganz wichtig, wird wichtiger für Leute und dann der App selber vertrauen. Sie haben auch die meines Erachtens sehr absurde Sache gemacht, dass sie die Notarisierungsrahmenrichtlinien nochmal zurückgedreht haben bis Ende des Jahres, damit ältere Apps auch arbeiten, auch noch einmal eine notarisierte Version hochladen können, bevor sie dann nicht mehr. Finde ich aber auch eine komische Nummer, ja, also gerade weil so, ja, du kannst jetzt angesignte Binaries dann da drin haben noch und so Zeug. Also es ist so ein bisschen eine schräge Pseudo-Geschichte, weil das macht, also einerseits macht die Kuh jetzt auch nicht fett an der Stelle und andererseits heißt dann notarisiert einfach Mitte des Jahres dann was anderes als jetzt, also so oder zum Jahreswechsel. Das finde ich ja beides ein bisschen gaga. Ich weiß nicht, ich habe hier Catalina installiert auf einem Rechner, ich werde Sabisoide fertig machen für Catalina, damit das alles läuft, was nicht viel Veränderung gebraucht hat, Gott sei Dank, weil ich eh schon notarisiert war und den ganzen Arbeit letztes Jahr gemacht habe. 64-Bit ist es auch schon seit gefühlt fünf Jahren. Seit ewig, so. Gott sei Dank, das wäre noch ein größerer Hub gewesen, wenn ich das noch machen hätte sollen. Jetzt ist es auch komplett arg, endlich, in diesem Release. Nice. Schon wieder was gearkt. Nichtsdestotrotz, ich wäre es nicht wirklich, ich glaube, ich wäre es auf meinem Hauptrechner nicht installieren, weil ich habe auch Angst um sowas Web-Scheiß-Ökosystem, was weiß ich, ob da alles baut und nicht und was war wegen der Shell-Änderung und ob Brew alles kann. Also ich werde da sowieso ein bisschen konservativer arbeiten, weil ich jetzt von dem ganzen Web-Technologien abhänge. Na, ja. Mal schon. Ach ja, es bleibt spannend. Web-Technologien ist ein guter Stichpunkt, weil es war die ElixirConf 2016 und du hast uns da eine Playlist verlinkt zu. Genau, die war vor kurzem und die ElixirConf ist immer die interessante, so am Ende des Jahres, weil da kommen die größeren Kinos mit den größeren Vorstellungen. Da war letztes Jahr die Live-View, von der du ja auch ganz begeistert warst, Martin. Und dieses Jahr haben sie interessanterweise in die Kino gepackt, dass sie nach WebAssembly kompilieren können, also ein Projekt, das Elixir nach WebAssembly macht. Wer es nicht weiß, WebAssembly ist das, was im Browser laufen kann und eigentlich nicht JavaScript ist, sondern so eine andere virtuelle Maschine beschreibt, damit man eben nicht immer alles nach JavaScript kompiliert, sondern damit man was Ordentliches machen kann. Und da passiert relativ viel in diesem Space. Und die Idee ist grundsätzlich halt, glaube ich, und mal gucken, ob sie es hinbekommen, dass du halt nicht an dem JavaScript-Wahnsinn teilnimmst, sondern dann komplett in dem Elixir-Ökosystem bleiben kannst, weil du halt das intelligentere Frontend, das im Moment immer von diesen Node-Wahnsinnstechnologien aufgebläht wird, halt dann auch runterdampfst auf so eine WebAssembly-Geschichte. Keine Ahnung, ob das was wird. Das ist ganz interessant, finde ich jetzt nicht so super spannend wie jetzt letztjähriges, wie die LiveView an sich. Die LiveView ist jetzt aber auch released so für normale Leute, also da kann man auch noch gespannt sein, ob da was passiert. Haben sie auch irgendwie, glaube ich, einen Wettbewerb gemacht. Und an sich, wenn wer so ein bisschen interessiert ist an diesem ganzen Elixir Webstep Stack, da passiert einiges und die Talks sind eigentlich alle ganz schick. Nerves, wenn der davon gehört hat, ist eigentlich auch ganz spannend. Das ist eine Art und Weise, wie man Elixir-Kram und also im Endeffekt die Erlang-Runtime als Basis setzt für sein IoT-Gerät. Und das geht inzwischen auch ziemlich ab und ist eigentlich ganz nett. Das heißt, wenn ich das so ein Barebones Linux, dann hast du einen Erlang-Elixir-Stack obendrauf, der dann wiederum alles andere managt, weil die Art und Weise, wie Erlang und Elixir dann Dinge verwalten kann, also durch das Aktorensystem, ist halt sehr cool dafür geeignet, halt Dienste zu managen und das komplette Device. Und das, das wird immer cooler. Also ich bin jetzt schon auch geneigt, mir das mal mehr anzugucken und vielleicht jetzt auch irgendwo hier was zu machen. Ich bin noch ein bisschen, ich hätte gerne eine HomeKit-Integration noch. Mal gucken, ob das irgendwie, ob da was geht. Also eigentlich Homebridge sollte. Homebridge, ich hätte gerne eine Homebridge in Elixir so. Wahrscheinlich muss ich da selber mal ran. Naja, eine tolle Konferenz, kann man, ist alles online. Es geht weiter, der Stack passt, wenn jemand was in der Ecke Backend Web funktional macht. Das lohnt sich, das anzugucken nach wie vor. Ist eher im Moment meine Schiene, deswegen erwähne ich es. Gut, gut. Kommen wir von den Neuigkeiten zum Konsum. Und wir fangen an mit dem Nachfolger von Her Story, Telling Lies. Wir sprachen vor 2-3 Wochen schon mal darüber. Jetzt haben wir es uns tatsächlich angeguckt und sind eher so mäßig begeistert, Marcel, oder? Ja, Martin, das ist schön, dass du gleich mit einer Lüge anfängst. Ja. Denn wir kommen noch gar nicht zum Konsum. Ach, ja. Wir kommen zur Überleitung zum Konsum. Du hast nämlich einen Punkt überschritten, den ich noch in den News sagen wollte. Und zwar Celeste Chapter 9, der Nachklapp von Celeste, wurde ja schon vor Ewigkeiten angekündigt, wird jetzt am 9.9.2019 erscheinen, gemeinsam mit den News, dass es ein neues Indie-Studio gibt, und zwar Extremely Okay Games, und das gründet sich aus von den Machern von Celeste. Celeste ist ja noch unter Mad Makes Games erschienen, was ja nur der eine Mensch war. Von Celeste, und jetzt gründet sich ein ganzes Studio daraus. Ja, das war die News. Und jetzt kommen wir zu Telling Lies. Genau. Und wir sind underwhelmed, oder nicht? Ja, Telling Lies von Sam Barlow, wie gesagt, der Nachfolger von Her Story. Hat jemand von euch durchgespielt? Nein. Ich habe so lange gespielt, bis ich keinen Bock mehr hatte. Und die groben Geschichten, die in dem Spiel erzählt werden, also das ganze Spiel funktioniert so, ganz kurz. Ich habe einen Videoplayer und eine Datenbank. Ich gebe Begriffe in die Datenbank ein, wie bei Her Story. Zum Beispiel Love, das ist der erste Begriff, der eingegeben wird. Ich habe es auf Englisch gespielt, man kann es aber auch auf Deutsch spielen. Dann sucht er mir alle Videos raus, wo das Wort Love genannt wird im Dialog. Aber wenn es mehr als 5 Videos sind, zeigt er nur die ersten 5 an. Dann kann ich mir diese Videos ansehen. Das sind Webcam-Aufnahmen beziehungsweise Aufnahmen von geheimen Kameras. Es ist meistens eine Person zu sehen, manchmal sind mehrere im Bild, als würden sie mit einer anderen Person sprechen, die man aber nicht hört. Deswegen sind in diesen Videos viele Pausen. Das war in Her Story zwar auch schon so, aber in Her Story war es so, das war ein Verhör. Man hat den Ermittler nicht gehört, aber die Verhörte, und der Ermittler hat halt nur kurze Fragen gestellt. So, und so durch Hinweise, die in diesen Videoschnipseln sind, kann man eben andere Suchbegriffe eingeben und sich so die Story langsam zusammenpuzzeln. Dieses Grundprinzip, dass wie erschließe ich mir eine Story über Googlen mehr oder weniger, finde ich immer noch sehr, sehr faszinierend. Das ist geblieben, aber es sind ein paar Details auch anders als in Her Story. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Love suche und ein Video anmache, wo Love drin vorkommt, bei Her Story spielte dann das Video von vorne bis hinten, bei Telling Lies spielt das Video ab der Stelle. Mhm. Und das ist ein Problem, weil der Webplayer, der oder der Videoplayer, der eingebaut ist, kann nur vorspulen, zurückspulen. Maximal in dreifacher Geschwindigkeit oder vierfacher, weiß ich nicht. Es wird durch kleine Pfeilchen angezeigt, wie schnell man spult. Und das nervt halt unglaublich, weil in Telling Lies sind die Videos viel länger geworden als in Her Story. Zumindest gefühlt. Da sind Videos drin, die sind 6 Minuten lang, 8 Minuten lang. Und wenn man sich mal in so einem Zusammenhang ein 1,5-minütiges Video angeguckt hat, merkt man, dass 1,5 Minuten schon lang sind, wenn du nach einer bestimmten Sache suchst. Ja. Und meines Erachtens ist es relativ nutzlos, dass das so ist. Also das hilft dem ganzen Konstrukt nicht unbedingt, dass die Videos länger geworden sind. Es schadet ihm insofern sogar mehr, weil du eben diese Pausen drin hast, diese langen. Das heißt, im Grunde, der sagt dann, der eine Protagonist sagt 2 Sätze, dann hast du erstmal 10 Sekunden Stille. Die kann man natürlich vorspulen, wenn man möchte, aber dann spulst du ein bisschen zu weit, dann musst du wieder zurück. Also ja, für mich war es wirklich gerade am Anfang, ja, wie so Hausaufgaben machen. Ich weiß, ich muss mich jetzt da durchwühlen, aber eigentlich habe ich keinen Bock. Und ich weiß auch gar nicht, worum es geht. Bei Her Story ist es so, dass sofort so ein Murder Mystery aufgemacht wird. Also, da, ja, es ist ein Motivation. Mord geschehen, was ist genau passiert? Was sagst du, Martin? Du hast eine Motivation einfach. Du kommst da rein und du weißt, du musst jetzt irgendwie, du willst rausfinden, wer der Mörder ist. Genau, und bei Telling Lies ist deine Motivation erstmal sehr unklar. Also für mich. Mhm. Und auch die Auswahl der Videos, die ersten 5 Videos, war für mich eine, da stellt sich zum Beispiel der Hauptprotagonist vor in dem einen Video, fand ich eher schwerfällig und wenig dazu geeignet, mich zu interessieren, was jetzt hier los ist. Mhm. Also es wäre so einfach gewesen, irgendwas aus dieser Gesamtstory rauszunehmen, was einen sofort catcht. Wo du sagst, ich will da jetzt wissen, was ist das? Ja. Und es sind wirklich die Introductory-Videos mehr oder weniger am Anfang drin, oder? Mhm. Ja, es gibt insgesamt 4 Hauptprotagonisten, 4 Nebencharaktere. Ich habe mich immer wieder gezwungen, dann wieder zu dem Spiel zurückzukehren und weiterzuspielen. Und dann nach einer langen, langen Zeit lief es auch ganz gut, weil man dann doch ein paar Anknüpfungspunkte kriegt, um weiter zu suchen. Und dieses Suchen macht eigentlich immer Spaß. Ich kann nur empfehlen, dass die Fear of Missing Out abzulegen, wenn man das spielt. Hm. Also nicht zu versuchen, alles mitzukriegen. Wahrscheinlich ist es befriedigender, das Spiel zu spielen. Ich schaue mir ein Video an, mich catcht irgendwas, da sofort den Suchbegriff einzugeben, aufs nächste Video zu springen, ab der Stelle zu hören und weiterzumachen. Also gar nicht so dieses, okay, ich habe jetzt eine Idee für einen Suchbegriff und schaue mir jetzt alle 6 Videos oder 7 oder 8, nein, es geht ja immer bloß 5, alle 5 Videos, die dazu passen, an und mache mir Notizen. Also das war das, was mich so ganz abgeschreckt hat an dem Spiel, dass ich dieses Bedürfnis hatte. Ich habe das früher auch immer bei diesen Abenteuerspielbüchern gemacht, bei den Fighting-Fantasy-Büchern, also Solo-Abenteuer, wie man im Deutschen sagt, dass ich immer meine 10 Finger genommen habe, um alle möglichen Wege noch zu markieren, damit ich zurückspringen kann, wenn ich eine blöde Entscheidung getroffen habe. Ja, und ein bisschen so war das Gefühl da. Wie hast du denn das gespielt, Martin? Also mir geht das, das ist das Hauptproblem, das ich tatsächlich mit dem Spiel habe, weil ich habe Her Story halt so gespielt, dass ich alles gesehen habe. Und die letzten 3 Videos, die ich nicht per Strings gefunden habe, habe ich gesehen, weil ich das Programmbundle aufgemacht habe und die Videos mit Quicktime-Player geguckt habe. Und deswegen komme ich auch nicht in Telling Lies rein, weil ich das ist irgendwie, ich möchte gerne alles sehen, ich möchte gerne nichts verpassen und das macht es mir auf so vielen Ebenen überall schwer, dieses Bedürfnis irgendwie umzusetzen. Und was mich tatsächlich am allermeisten hindert und demotiviert, ist die Bedienbarkeit dieses Videoplayers. Mhm. Also so dieses, ich hab dafür einfach keinen Nerv, wenn ich nicht spulen kann in einem Video. So, das ist irgendwie die Zeiten, also ich habe gerade einen Videorekorder hier, weil ich so alte Videos digitalisiert habe und das hat man früher gemacht und ich habe genug meines Lebens damit zugebracht, irgendwie darauf zu warten, dass Dinge irgendwie in Echtzeit spulen. Das muss ich mir nicht irgendwie auf meinem iPhone antun. Also und dann die Pausen dazwischen, die machen es auch nicht besser. Also das sind alles Dinge, die mich von diesem eigentlichen Spielkonzept, das mir gefällt und das ich in Her Story großartig finde, so weit weg demotivieren, dass ich dann irgendwann aufgegeben habe, weil ich mir gedacht habe, das macht jetzt keinen Spaß. Das ist Arbeit. Also das Interessante finde ich, dass Telling Lies schon eine Weiterentwicklung von Her Story ist, aber ich hätte ganz andere Prioritäten dabei gesetzt, in welche Richtung. Ja. Her Story hat für mich auch besser funktioniert, weil es so knackig war, in dem Sinn. Telling Lies gibt sich halt Mühe, eine viel größere Geschichte zu erzählen, mit 4 Protagonisten. Ich fand leider, nachdem ich so im Mittelteil ganz gut drin war und dann irgendwann die Storys rausgefunden habe, die Storys so uninteressant, dass ich aufgehört habe. Dann habe ich mir die noch angelesen und war noch mehr enttäuscht und dachte, ja, okay, ja, aber das interessiert mich jetzt gar nicht so. Also die Storys, die dann rauskamen, waren für mich nicht besonders spannend. Die Charaktere waren für mich leider auch nicht besonders spannend, obwohl die diesmal wenigstens von, ich weiß es nicht, wie bei Her Story war. Ich fand Her Story ein bisschen hölzern gespielt. Es waren auf jeden Fall professionelle Schauspieler diesmal, vor allem Schauspielerinnen. Es kommen unglaublich viele Frauen drin vor, dafür, dass der Hauptprotagonist ein Mann ist, den ich erstens entweder langweilig oder unsympathisch fand, was mir auch jetzt nicht geholfen hat. Das, was er macht, hat mich nicht interessiert. Der ganze Hauptplot hat mich nicht wirklich interessiert, wie das ausgeht. Werden dann noch am ehesten die Beziehungen und da bin ich dann auch noch auf den Strang gesprungen, zufällig, den ich am uninteressantesten dann beim Nachlesen am Ende fand, nämlich diese Webchat-Geschichte, die mir gar nichts gegeben hat. Naja, also es war nicht mal so, dass ich am Ende gesagt habe, oh schade, hätte ich mich auf meinen Hintern gesetzt und Sitzfleisch bewiesen, dann wäre ich belohnt worden mit einer tollen Story. Es gibt halt auch lange nicht so die tollen Twists, wie jetzt in Her Story finden. Jetzt habe ich beides nicht gespielt. Soll ich eins davon spielen? Soll ich beides spielen? Soll ich lieber noch warten, bis die nächste Iteration von diesem Spielprinzip kommt, die es nochmal auf den Punkt bringt? Naja, das ist genau das Ding. Sambalo hat es also in eine Richtung entwickelt, aus einem Kurzfilm einen Spielfilm zu machen. Da eignen sich nicht alle Geschichten dafür. Manche schon, zum Beispiel 12 Monkeys war ja auch eine Kurzgeschichte, die dann ein Spielfilm geworden ist. Ein Kurzfilm, der ein Spielfilm geworden ist. Mich hätte viel mehr interessiert, wenn er die Spielmechanismen, die dahinter stecken, noch mehr ausgereizt hätte. Dieses Rumpuzzeln, ich höre bestimmte Sätze und versuche da meine Schlüsse zu ziehen und komme auf kluge Ideen, welche Stichworte ich eingebe oder so. Hier ist es meistens so, es wird halt ein Name gesagt, dann gebe ich den Namen ein, weil das ist irgendwie logisch. An einigen Stellen muss man so den Dialog des Gegenübers erraten, um dann den Videoclip dazu zu finden. Aber da war auch ganz wenig, was ich irgendwie spannend spielerisch fand. Also mich würde eher noch eine Iteration interessieren, die spielerisch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, glaube ich aber nicht, dass die kommen wird. Meine Empfehlung ist, Her Story zu spielen. Ja, meine auch. Dann mache ich das auch mal. Und wenn dir das schon nicht gefällt, dann wird dir Telling Lies wahrscheinlich auch nicht gefallen. Ja. Andersrum gibt es, aber das muss ich ganz einschränkend sagen, weil ich habe auch mit einigen Leuten auf Twitter diskutiert, es gibt schon sehr viele Leute, die Telling Lies richtig gut finden und da richtig gut reinkommen. Also man kann dem Ganzen eine Chance geben, vielleicht sogar über YouTube mal so die Anfangsvideos, die in dem Spiel drin sind, reingucken, ob einen das einfach interessiert oder packt. Ja, so viel zu Telling Lies erstmal, denke ich. Kommen wir zu einem Spiel, von dem ich schon viel gehört habe von meinem Twitter-Freundeskreis, weil das irgendwie auf der PAX sehr gut ankam und irgendwie alle gemeint haben, das wäre irgendwie mit eins der Spiele, das sie auf der PAX irgendwie mitgenommen haben und dann gleich auch gekauft haben. Wir sprechen über Path of Giants für iOS. Ja, Path of Giants zur Einordnung, wenn ihr Lara Croft Go gespielt habt, ist optisch und von der Struktur her recht ähnlich. Das heißt, ich habe immer so Puzzles, die in einer recht schönen Low-Poly-Grafik stattfinden. Meistens nur so ein Screen ungefähr erzählen. Und eine durchgängige Welt, was ich wieder sehr schön finde. Also es ist ein stimmungsvolles Puzzlespiel. Ich habe auch schon ein paar Mal jetzt den Vergleich zu Lost Vikings gehört. Genau, Lost Vikings deswegen, und das ist ein guter Vergleich, man hat drei Figuren, mit denen man in der richtigen Reihenfolge an bestimmte Teile des Levels gehen muss, um sie dann am Ende auf ihren Endpunkt draufzusetzen. Und dann fliegen die so wie auf so einem Hoverboard zum nächsten Level, die drei Figuren. Dazwischen wird ein bisschen Geschichte erzählt, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Aus Lara Croft Go ist auch noch entnommen, dass in den Levels so kleine Vasen versteckt sind, die man antippen kann, und dann gibt's so einen Bonus, einfach so als Zusatz, Achievement-Spaß. Ich muss sagen, ich finde das Spielprinzip leider wesentlich schwächer als bei Lara Croft Go, weil ich dieses Hin- und Herschiebe-Ding einfach nicht besonders mag. Also ich muss jetzt den einen dahin und dann den anderen dahin, und es dauert mir alles zu lange. Man tippt die an wie bei Monument Valley, die Figur, und bewegt sie dann an die Stelle, wo sie sein soll. Die können halt immer, der eine hüpft dann auf den Kopf des anderen und kann dann eben die Ebene wechseln, sozusagen. Hm. Oder andersrum geht's genauso, wenn ich auf einer Ebene höher bin und drunter steht eine andere Figur, dann kann ich über deren Kopf runterklettern. Und das ist eigentlich so das Hauptspiel, und es wird sehr kompetent, aber auf die 0815-nigste Weise der Welt halt durchdekliniert. Und das fällt mir leider mittlerweile bei iOS-Spielen immer wieder auf. Die sind halt nur noch Handwerk. Also du hast so ein Grundsystem und dann deklinierst du das durch von vorne bis hinten, und dagegen ist nichts zu sagen, und wenn man bestimmte Mechanismen mag, macht sowas auch Spaß. Also wie gesagt, hier mag ich halt den Grundmechanismus nicht so sehr, weil alles irgendwie langsam ist und wenig denken, sondern ich schieb den dahin. Also vielleicht kennt ihr auch dieses Puzzle mit dem Kohlkopf und der Ziege und dem Wolf mit dem Boot, sowas ist es, aber halt eins hin nach dem nächsten, nach dem nächsten. Also immer hin und zurück und hin und zurück und hin und zurück, bis alle an der richtigen Stelle sind. Das ist einfach nichts, was mich besonders begeistert. Wie gesagt, ansonsten große Empfehlung, ist nämlich hübsch, die Puzzles sind kompetent, aber mich langweilt es mittlerweile. Mhm. Verstehe, schade. Schade, weil es sieht echt sehr hübsch aus und hat für mich aber so ein bisschen, also Schnicks war bei mir ähnlich in der Kategorie. Es ist sehr hübsch, aber es ist irgendwie durchdekliniert und es fordert nicht und es ist nicht so mein Ding. Genau, und es gibt sicherlich noch genug Leute, die da ihren Spaß haben. Also von dieser Art von Spielen ist es, glaube ich, eine der Empfehlungen, wenn man da immer noch empfänglich ist. Wie gesagt, bei Lara Croft Go war es zwar auch so dieses Hin- und Hergehen, aber dadurch, dass es nur eine Figur war, habe ich irgendwie mehr so einen Flow gespürt. Bei der ja, als nächstes wollte ich ganz kurz eigentlich nur ein Video empfehlen. Und ich möchte eigentlich auch gar nichts spoilern davon. Ich möchte nur sagen, es ist ein Video-Essay über Easter Eggs und Geheimnisse in Shadow of the Colossus und wie die Community quasi versucht hat, diese Geheimnisse zu finden und was dann noch alles passiert ist. Und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Guckt euch das an, wenn euch das interessiert, wenn euch Shadow of the Colossus gefallen hat. Es ist großartig. Ach, das ist das Video mit über diesen ewig langen Thread. Genau. Der über Jahre hinweg, Da habe ich mir auch angeguckt, ist ganz lustig. Ich finde es immer wieder interessant, wie YouTube uns so mit der Zeit so die gleichen Sachen sneaky die Timeline spült, sodass wir darüber reden können, ohne dass wir bewusst... Meine Katze in den Podcast-Koffer geklettert. Sehr gut. Ja, am Ende muss man noch öfter schneiden wegen diesem kleinen Kater. Und ja, wegen Haustieren musst du immer nur deswegen schneiden, weil du sie im Podcast erwähnst, sie aber auf der Aufnahme nicht zu hören sind, weil die Mikrofone alle mittlerweile so gut sind, dass diese ganzen Störgeräusche gar nicht da sind. Ja. Ich hatte ein bisschen Miau im Ohr. Ja. Ja, er war gerade auf dem Klo und hat dann rumgemaunzt und dann hat er in den Podcast-Koffer geklettert, weil das muss ja sein. Das Ophonic die Katze rausschneiden. Ach ja. Kommen wir zum nächsten Thema auf der Liste und das ist ein Spiel, das für die PlayStation 4 im Plus war und zwar geht es um Darksiders 3. Ja, das ist jetzt im Plus für umsonst für die Leute. Kann man gerade mitmachen, deswegen will ich es auch erwähnen. Mhm. Ich weiß nicht, wer so dieses Plus-Abo hat, da muss man ja immer mal zumindest klicken und sagen, ich mag's, ich hätte es gerne, damit man es irgendwann weiter runterladen kann. Und mich hat das ganz von links hinten erwischt. Also Darksiders hat mir irgendwie noch gar nichts gesagt gehabt, ist aber schon eine ältere Serie, die es wohl schon auf der PlayStation schon länger gibt und vielleicht auch auf anderen Plattformen inzwischen, glaube ich. Oder insgesamt auch auf anderen Plattformen. Es gibt auch schon wieder einen neueren Teil, oder? Ja. Es gibt ein bisschen einen neueren Teil, aber der Darksiders 3 ist vor 2 Jahren rausgekommen, glaube ich, oder so. Also der ist jetzt nicht so alt. Und er hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Also weil das ist so ein sehr solide gemachtes so Action Hack and Slay Spiel, auch mit ein bisschen ganz guter Kampfmechanik, plus einer sehr schönen Metroidvania-Style Welt, die so ein bisschen dich mehr in der Hand nimmt, als also die nicht so open-worldig ist wie die aktuelleren Dinge, also eher so mein Ding. Es ist jetzt nicht so auf dem Punkt Level-Design wie so ein wie Metroid Prime oder so, aber es ist erstaunlich gut und auch ganz hübsch. Die Story ist auch nicht ganz Hanebüchen blöd, sondern kann man eigentlich auch mit. Da ist das Intro, könnte ein bisschen kürzer sein. Also man ist irgendwie Fury so und so Reiterin der Apokalypse. Irgendwie in jedem Teil spielt man wohl so ein. Okay, es Apokalypse geht nicht um die Serie, es ist auch kein Pferd, sondern nein. Genau. Also Fury, also so Zorn, ja. Und man muss halt irgendwie die 7 Todsünden einfangen, was eine ganz nette Storyline ist. Und das sind halt so die Obermotze und zwischendurch die Oberwelt funktioniert mit den unterschiedlichen Fähigkeiten von ihr, die sie dann so bekommt. Auch erstaunlich gut, ist ein bisschen in your face, so. Also es ist halt schon, okay, hier gibt es eine Wallchamp-Geschichte, das wird ein Wallchamp werden. Gib mir doch irgendwann mal den Wallchamp, so. Also das ist so, gleichzeitig ist es aber auch sehr, also ganz angenehm erkennbar. Ja, man weiß jetzt, okay, da kommt man dann mit der Fähigkeit dann dahin. Es ist nicht plump scheiße, sondern es ist halt so einfach, weil die Welt so ein bisschen farbenfroher ist, so ähnlich wie die Blizzard-Spiele oder die, wie hieß es denn, das nicht Diablo, Torchlight, glaube ich, ja. Also so ein bisschen bunter und deswegen sind halt die verschiedenen Varianten der Fähigkeiten, die man braucht für irgendwas, auch leichter zu erkennen, weil es halt dann irgendwie mehr nicht so in die Szenerie sich einbindet. Also handwerklich haben sie 1-2 Sachen ein bisschen unangenehm gemacht. Das eine ist so, Autosave ist so ein bisschen, hätte ein bisschen häufiger am Start kommen können. Ich bin im Intro gestorben, was ein bisschen blöd ist, da musste nochmal das Intro. Und ansonsten ist es aber eigentlich ganz okay mit den Autosave-Points. Es lädt ein bisschen lange, wenn man stirbt, das ist auch nicht so forgiving. Und man kann relativ leicht sterben, weil die Monster ein bisschen mit einem mitleveln. So, also auch normale Monster machen einen auch auf Dauer noch ein bisschen zu schaffen, was so ein bisschen kann man mögen oder auch nicht. Aber gleichzeitig ist der Kampf, im Gegensatz zum Beispiel bei sowas wie God of War, man kann sein Zeug hochleveln, man kann ein bisschen entscheiden, was man wie hochlevelt, aber im Wesentlichen hast du eine sehr begrenzte Auswahl von Dingen, die du machen kannst und du kommst hinten auch ziemlich genau an derselben Ecke wieder raus. Du wählst nur ein bisschen den Weg, der auch relativ überschaubar ist, finde ich ganz nett. Also nicht so komplett absurd wie bei God of War, wo du irgendwie 27.000 Kleinigkeiten machst und dann hast du eine andere Optik oder so und nicht wirklich ein anderes Spielverhalten. Ja, also ist komplett an mir vorbeigegangen, ist eigentlich komplett auf meiner Linie so. Ist so für meine Begriffe so ein B-Roll, aktueller God of War, so, aber als B-Roll so, aber erst ganz solide. Ja, kam ja auch vorher raus sogar, glaube ich. Insofern, also mal spielen, so würde ich sagen. Also du hast es mir ja nahegelegt mit den Worten, das ist ein bisschen so wie das neueste God of War und deswegen habe ich jetzt auch mal reingeguckt und war doch sehr an das God of War 3 erinnert, von dem, was ich reingespielt habe. Also es hat halt alles, also ich habe nicht viel geschafft, weil ich das Intro mir angeguckt habe und so die erste Area, wo ich überhaupt kämpfe. Und das erinnerte mich dann schon eher an so ein Buff, Buff, Buff. Ich hau halt drauf auf irgendwelche Monster und die spawnen da und ja, am Anfang musst du halt genau zu der ersten Todsünde und dann die besiegen und danach wird es halt so ein bisschen verzweigter, aber halt geführter von den Wegen her. Ich fand's viel angenehmer als God of War 3 zum Beispiel. Ja gut, God of War 3 habe ich eben auch bloß ungefähr so lange gespielt bei dem, weil ich es dann abgebrochen habe und doof fand. Auch storytechnisch fand ich es ähnlich doof. Aber vielleicht entwickelt sich das ja noch bei Darksiders. God of War, das Neue, habe ich tatsächlich schon wegen der Stimmung und dem ganzen Story drumherum gespielt. Und jetzt nicht bloß vom Kampf. Mhm. Aber der Teil ist jetzt da jetzt in Darksiders nicht drin, oder? Wie meinst du? Naja, God of War geht gleich am Anfang darum, der Vater-Sohn-Beziehung und wie sich das jetzt so entwickelt und Characters und so. Die ist ein bisschen dünn, aber die ist schon okay. Aber es ist so schon, es ist schon dabei, da ist irgendwas passiert und du musst es halt machen und du wirst ein bisschen missbraucht von den Leuten und falsch und da ist ein bisschen eine Plotline, die da passiert, aber es ist jetzt keine sehr persönliche Beziehung zwischen zwei Entitäten oder so. Aber du hast dafür auch nicht jede 5 Sekunden einmal Boy. Ja, das ist wohl wahr. Aber also ich muss sagen, ich fand den Anfang von Darksiders jetzt sehr abschreckend. Also auch vom ganzen Character-Design. Also es ist halt so dieses typische bunte Haare, Riesenbrustpanzer. Ja, ja, das ist natürlich auch und den ganzen Frage. Kram und aber die anderen Charaktere sind ganz gut designt, finde ich. So. Okay. Also, was ich eigentlich eher wissen will, ist, soll ich mich da durch den Anfang durchbeißen, weil mir da auch das Gameplay null gefallen hat, jetzt ganz am Anfang, aber das ist ja wahrscheinlich nicht... Wie das Gameplay null gefällt? Also, ich finde von... Sie hat halt auch so Ketten wie bei God of War 3, also... Ja, sie hat halt so eine Peitsche. Kratos, ja. Genau. Hm. Aber so, ich fand die Moves ganz okay, die waren relativ leicht erlernbar, gar nicht so viel umfänglich und man muss schon ein bisschen taktisch agieren in diesen Hack-and-Slay-Geschichten, also man muss auch immer rechtzeitig ausweichen und so auf eine ganz gute Art und Weise. Ich bin jetzt ein bisschen unklar, also fies, also wenn es dir hauptsächlich um die Story geht, dann lass es sein, wenn es dir um eigentlich ganz okay, ganz nett designte Level-Exploration geht, die so ein bisschen geh mal wieder an dieselbe Stelle und nutze eine andere Fähigkeit, dann ja, mein Spannungsfeld ist halt zwischen God of War, das hat mir gefallen, Hop hat mir gefallen, Hollow Knight hat mir gefallen, aber da ist es überall nicht drin, oder? Hm. In diesem zu wenig Story und zu wenig Eigenständigkeit für dich, ist zu generisch, ja, würde ich sagen. Ist ein bisschen zu generisches Metroidvania für dich. Also, und auch dann auch eher kampflastig wahrscheinlich, oder? Da die Story selber nicht viel aussagt, also schon explore-lastig auch, ist auch ganz nett, also man okay. kommt auch in so einen Untergrundgeschichten, da läuft dann mal so eine Spinne von einem weg und dann muss man die halt so ein bisschen hinterher und dann wird es ein bisschen gruselig und so und dann sieht man den anderen und also es ist schon, also die Art und Weise, wie diese zusammenhängende Welt, die gebaut ist, ist schon auch schick. Weil man ist immer in dieser Oberwelt dann, die du ja da gesehen hast, auch die so eine Erde ist mit diesem Baum und dann ist der Baum. Also wenn man ein bisschen Spaß an der Landschaft und dem Design hat, dann ist das Explorieren auch sehr fein. Wenn du das nicht hast und auch in den Gegnern und den Kämpfen nicht, dann lass es mal bleiben. So. Das fand ich ganz lustig, weil ich sofort an The Last of Us denken musste, als dann das Spiel losgeht. Also ich habe so vom Design her. Last of Us hat mir gar nicht gefallen, was das angeht. Nein, weil du halt in so einer Postapokalypse mit lauter Autos und so bist und am Anfang denkst du machst so griechische Mythologie. Und ihre snarky Kommentare und so haben dir auch gar nichts gegeben. Also ich fand so dieses... Ich weiß nicht, ob ich weit genug gekommen bin. Ich fand halt so dieses Intro mit dem Scherenschnitten fand ich komplett unnütz. Das hätten sie mal gleich sparen können. Das hat einfach viel Zeit gedauert und hat keinen Spaß gemacht. Und dann, wie es eigentlich losgeht, wird man ein bisschen zu sehr an der Hand genommen, um eben zu dem ersten Kampf zu kommen und danach geht halt das Spiel los. Ja, ja vielleicht werde ich aus wissenschaftlichen Gründen und um meinen Geschmack mal ein bisschen ist ja auch klarer formulieren zu können. Du warst so in so einer bisschen, Flaute. Ja, aber leider wird das jetzt ja mit Link's Awakening, 20. September und jetzt kommt Celeste und ja. Die Flaute hat ein Ende. Ja. Ja. So viel zu Darksiders 3, gerade für umsonst im PlayStation 4 Plus. Kommen wir zu einer Empfehlung, die ich auch sehr unterstreichen kann. Und da geht es um einen Podcast, und zwar um den Podcast von den sogenannten QI Elves. Das sind die Researcher, die für die Fernsehsendung QI, ich glaube, es ist BBC oder es ist Channel 4, ich weiß gar nicht mehr. Also es ist so eine Panelshow, wo lustige Fakten präsentiert werden und die suchen quasi diese lustigen Fakten raus. Und die haben auch einen Podcast, in dem sie auch lustige Fakten präsentieren und der heißt No Such Thing as a Fish. Den haben wir noch nicht erwähnt, oder Martin? Obwohl wir beide ja mal so QI-Fans Ich glaube, also wenn, dann ist es schon ewig her. Ich gucke auch im Moment QI nicht mehr. Also irgendwie ist ja irgendwann mal Stephen Fry da raus, aber es ist immer noch eigentlich ein gutes Format. Ja, also, Sandy Talkspeak macht das auch gut, ja. Das hat nicht nur so an Stephen Fry gehangen, insofern. Mir ist No Such Thing as a Fitch wirklich mal so aus einem anderen Podcast um die Ohren gehauen worden. Ja. So, weil also habe ich gedacht, was ist das für ein komischer Name für einen Podcast, musste mal reinhören und dann habe ich, und ist halt sehr amüsante Geschichte, finde ich. Also es ist wirklich jeweils eine relativ klar strukturierte Sendung über so ein bisschen Fakten, die jetzt das nicht in die Sendung geschafft haben, gefühlt, und dann, was sich dann um diesen Umfeld ein bisschen gibt. Auch lustige Spannungsbögen dann so um, also auch ein bisschen ziemlich kluges Gelaber so gegenseitig, was auch aber auch ganz spaßig ist, finde ich. Also wirklich so, weil manchmal langen sie auch einfach total in Mist, was sie sagen, weil sie irgendwie Namen verbuchseln oder sonst irgendwas, aber es macht es für meine Begriffe auch sympathisch. Es ist eine sehr wohl definierte Länge. Die Live-Shows, die aktuelle ist eine Live-Show, nicht von der Audioqualität ablenken lassen, dann skippt halt die. Hört euch eine andere an, weil die Live-Shows sind teilweise echt mieser Audioqualität aufgenommen. Ich weiß nicht wieso, die arbeiten in der Branche, aber egal, passiert halt mal. Und es ist halt spaßig. Es ist wirklich so, ich höre das gerne zum Einschlafen, weil es ist relativ belanglos, ein bisschen schöne Seiten, Fakten. Ab und zu sind sie auch ein bisschen arg daneben, so wenn man halt in der Materie ist, aber so ist es halt, ein Spaßding. Ja? Und so eine kleine Anekdote hat man, also so, wem QI gefällt, gefällt das wahrscheinlich auch. Genau. Ich war irgendwie vor 2 Monaten, war ich glaube ich auf der Live-Show hier in Berlin. Ah ja, und stimmt, die waren in Berlin. War auch sehr unterhaltsam. Also falls sie mal bei euch in der Nähe sind, was jetzt akut wahrscheinlich nicht passieren wird, weil die Europatour war gerade, aber es lohnt sich definitiv, da auch live hinzugehen. Was hat das so gekostet? 25 Euro oder irgend sowas, also es ist nicht die Welt. I see. Gut, das nächste Thema ist ein relativ simples Puzzlespiel, das auch wahrscheinlich mir jetzt gar nicht aufgefallen wäre, wenn nicht das Setting wäre. Es ist sozusagen, ich bin gekniziert worden. Es ist ein Spiel, wo man eine Katzenmutter spielt, die ihrem Katzenkind ein Bento macht. Bento sind die japanischen Brotzeitkisten sozusagen, Beutel? Nein. Man packt quasi da so Reis und Fisch und diverse andere Gurken irgendwie in dieses Bento-Box rein, und also das ist ein Puzzlespiel, das heißt, diese Bento-Box ist sehr stilisiert im Sinne von, da gibt's halt irgendwie so 3x3 zum Beispiel quadratische Felder, und du musst halt Sorge dafür tragen, dass deine Bento-Box dann so aussieht wie auf dem Rezept. Der Trick ist allerdings, du bekommst halt Bausteine unten, die du dann da reinziehen musst in deine Bento-Box. Und da musst du halt manchmal so ein bisschen nachdenken, wie du die jetzt anordnest, damit im Endeffekt zum Schluss das rauskommt, was oben steht. Da sind dann so Sachen wie, du musst quasi Dinge über andere Dinge ziehen. Sprich, es kommt auf die Reihenfolge an. Du kriegst quasi 3 Gurken, die nebeneinander sind, und du musst die hochziehen, aber im Rezept ist zwischen den Gurken noch ein Reis. Das heißt, du musst erst die 3 Gurken reinmachen und dann machst du den Reis in die Mitte rein, und dann hast du quasi Gurke, Reis, Gurke. Und auf dem Niveau sind die Puzzles halt auch. Es geht dann später eben noch weiter mit, du kannst dann Vierecke oder Quadrate miteinander tauschen und drehen und Kram. Und je nachdem, in welcher Reihenfolge und wo du das hinziehst, passieren dann unterschiedliche Dinge. Es ist total simples Puzzle-Ding. Es trifft so ein bisschen das, was Marcel gerade zum Handwerk gesagt hat. Aber das Setting hat es mir einfach angetan, und deswegen muss ich das dann auch runterladen und spielen. Und fesselt mich. Spielt man das dann durch oder spielt man das endlos? Also ich spiele das noch durch. Ich weiß nicht, ob es da irgendwann dann einen Endlosmodus gibt, aber es gibt auf jeden Fall, wo ich bin, noch so Levels. Meine These ist ja, dass bei solchen Spielen dann tatsächlich die User-Interaktion entscheidet, ob man das länger spielen will oder durchspielen will. Wenn die Spaß macht, dann können die Rätsel auch so sein. Genau. Also, ja. Ich mag den Stil sehr von den Screenshots und von der Art und Weise. Ja, die Musik ist ein bisschen unterirdisch, also die muss man ausmachen. aber ansonsten, die grafische Gestaltung ist sehr gut. Und auch User Interface ist auch gut. Veronika Grabowska. Was? Hier steht Lukas Spirjewka. Ja. Aber das ist vielleicht der Publisher dann. Ja, aber das ist ja, ich bin ja schon in dem Presskit, und da war bei Artist. Veronika Krabow. Ah, der, ja. Ah, die Artistin. Die Artistin. Nachgereicht noch hier mal ganz zwischendurch. Untitled Good Goose Game wird erscheinen. Wird ja gepublished von Panic, ne? Ja. Auch am 20. September. Ja. Das passiert alles, während ich im Urlaub bin. Ach ja, gut. Kommen wir vom Konsum zum Nachklapp. Und da haben wir einen Altbekannten, nämlich Bioshock Infinite. Ja, diesmal Infinite. ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon angeschnitten, aber noch nicht zu Ende gespielt. Ich habe es jetzt zu Ende gespielt, die DLCs allerdings noch nicht. Und Bioshock Infinite ist wirklich ein super spannender Kandidat, um das ein bisschen zu analysieren und sich anzugucken, wie sich Spiele so entwickeln. Weil die Bioshock-Reihe ist ja gestartet, glaube ich, 2007, basierte auf der System Shock-Reihe. Man könnte ja auch fast sagen, Ken Levine hat mit Bioshock 1 System Shock einfach nochmal adaptiert und neu gemacht. Das hat sehr, sehr viele ähnliche Sachen. System Shock habe ich nie gespielt, muss ich dazu sagen. Und Bioshock war so, das Ende davon erschien auch immer noch auf dem alten System, also PlayStation 3 und so. Der Endpunkt, da merkt man einfach, wie sich die Spielelandschaft so verändert hat. Und ganz interessant ist, wie sehr sich Bioshock Infinite spielmechanisch an Bioshock selbst anlehnt. Ohne es zu erreichen. Also ich hatte ja vor Ewigkeiten, da habe ich glaube ich schon erzählt, Bioshock Infinite mal ausprobiert und kam nicht zurecht mit dem Spiel. Und es war mir alles irgendwie zu viel und ich hatte dann keinen Bock mehr. Und es lag daran tatsächlich, dass ich hätte das Spiel sofort begriffen, wenn ich Bioshock gekannt hätte. Weil da gibt's halt einfach so bestimmte Sachen, die gesetzt sind, so wie heutzutage gesetzt ist, dass wenn ich auf der PlayStation X drücke, ich springe, war halt damals gesetzt, ja in der Bioshock-Reihe, da gibt's die Plasmine und da gibt's meine Waffen und das sind unterschiedliche Sachen. Plasmine sind so Zaubersprüche und meine Waffen sind meine Waffen und damit kann ich dies und das machen. Interessanterweise sind diese ganzen Sachen, die Bioshock auch spielerisch für mich interessant gemacht haben, also ich fand es durchaus, zumindest zum Ende hin, als ich es dann beherrscht habe, interessant, in Bioshock Infinite drin, ergeben aber überhaupt keinen Sinn. Also zum Beispiel die ganzen Plasmide sind super underpowered, also die Zaubersprüche. Sie haben alle Systeme wie, ich kann jetzt mir 8 Health Packs sammeln und die dann einsetzen, wann ich will im Spiel. Muss es ein bisschen taktisch machen, alles wegreduziert, ich habe nur noch eine Health Bar. Ich habe dauernd keinen Mana mehr, um meine Plasmide, die da auch wieder anders heißen, aber egal, zu benutzen. Dieses ganze Looten funktioniert nur noch halb so gut, weil du kannst ja nichts mehr sammeln, du kannst ja nichts mehr horten, um es dann im richtigen Augenblick einzusetzen, sondern du lootest die ganze Zeit in dem Spiel, aber es bringt dir gar nichts. Dann hast du einen Sidekick-Charakter, der dir, wenn du low on health bist oder low on Mana oder an anderen Munition oder so, dir einfach was zuwirft. Das macht das Looten noch sinnloser, weil wenn du es wirklich brauchst, dann wirft die das zu. Und ich habe Infinite auf dem Level normal gespielt. Das fand ich bei Bioshock anspruchsvoll. Das wird jedem unterschiedlich gehen. Bei Infinite war das einfach ein Walk in the Park. Weil die ganzen Systeme halt nur noch dafür da sind, um zu sagen, ich bin ein Bioshock-Spiel, aber nicht mehr, um das Spiel zu unterstützen. Und es geht sogar so weit, dass thematisch Bioshock, das ist ja, spielt ja in einer Stadt unter Wasser und da gibt's dann politische Dinge mit Objektivismus und so. Das ist thematisch, diese ganzen Mechanismen, die Thematik unterstützen. Und in Bioshock Infinite eben überhaupt nichts. Da kommst du in eine Gesellschaft über den Wolken, da geht es um Religion, um Rassismus und so. Und du lootest dich die ganze Zeit dadurch, obwohl die Werte dieser Gesellschaft ganz andere sind und es gar nicht erlauben wird. Ja, und in Bioshock 1 ist es so, ja, da geht es jeder für sich. Jeder macht das, was ihm am meisten Profit bringt. Also das ergibt ganz wenig. Würdest du das schlimme Wort ludonarrative Dissonanz benutzen an der Stelle? Nein, würde ich nicht, weil das lenkt eigentlich von den Problemen ab. Vor allem bei Bioshock Infinite treten Probleme auf, die in Bioshock schon gelöst sind. Und das ist oft bei ludonarrativer Dissonanz eine Sache, die nicht der Fall ist. Ich finde, es gibt noch kein Uncharted-Spiel, wo es wirklich gelöst ist, das Problem. Auf das ich dann verweisen kann und sagen, so muss man es machen. Bei Bioshock ist es aber so. Ich glaube, in Infinite hätte man einiges an von diesen Ursprungsmechanismen modifizieren müssen nach der Welt oder sie rausstreichen. Was halt auch so ist, ich glaube, Dom, du hast es gesagt, dass du bei Bioshock ein bisschen die Übersicht verloren hast, als du es damals versucht hast zu spielen. Und ich habe dann gesagt, ja, aber dadurch, durch das viele Looten, lerne ich sogar diesen komplizierten Level dann irgendwann kennen. Bioshock Infinite sind halt Schläuche. Okay. Und zwar nervige Schläuche, weil die haben überall so Arme, die Sackgassen sind. Mhm. Das heißt, ich muss alle Arme durchlooten oder halt auch nicht, weil im Grunde, im Nachhinein muss ich sagen, das hat sich nicht gelohnt, die durchzulooten, weil da ist nix. Da kann ich dann halt noch mehr Geld sammeln, was ich nicht brauche, weil ich von meinem Sidekick Geld zugeworfen kriege. Da sind dann zum Beispiel die Voice Recorder, die es auch aus Bioshock gibt. Die erzählen dann Geschichten und bei Bioshock war das Spiel so aufgebaut, wenn ich einen Voice Recorder spiele und die Geschichte anmache, dann ist das Level so gebaut, dass ich bis zur nächsten Action-Szene genug Zeit habe, diese Geschichte fertig zu machen. Tendenziell, ich habe aber ein bisschen Angst, dass das nicht so ist, deshalb mache ich es immer nicht und löse erst nachher aus, merke ich genau, gerade jetzt. Genau, bei Bioshock geht das. Und bei Infinite fängt dann plötzlich mein Sidekick an zu labern, während ich noch die Dinge hole und da denke ich mir, hä? Also wenn diese Spiele zeitlich andersrum erschienen wären, dann hätte ich gesagt, okay, die haben jetzt was ganz Neues gemacht und es noch nicht bedacht. Also ist mir spielmechanisch von vorne bis hinten ein Rätsel. Dann hast du 8 verschiedene Waffen, du kannst immer nur 2 von denen auf der Hand halten. Du hast aber auch 8 verschiedene Munitionstypen und Möglichkeiten, diese Waffen aufzurüsten. Aber du hast ja oft gar nicht die du gerade aufrüsten willst. Also diese ganze Progression, die im Spiel drin ist, läuft auch komplett ins Leere. Und die fandst du beim Original gut? Also ich bin so ein bisschen, mir ist es schon zu viel Zinnober im Original auch. Also ich habe ihn nicht so lange gespielt jetzt, aber es war wirklich so, okay, dann kriegst du wieder die Waffen, dann kriegst du nochmal 5 verschiedene Munitionen und welche musst du jetzt wo verwenden? Oh, aber schnell, oh, Gegner, schieß doch mal. Und dann, also ich bin noch überhaupt nicht so, ich habe da nicht so viel Lust eigentlich, diese Eigenschaften auszufinden, gerade weil es fühlt sich ein bisschen munitionsmäßig so an wie so ein Resident Evil, wo du halt irgendwie immer zu wenig hast. Und das ist für mich Persönlichkeitsstruktur technisch ganz schlecht, weil dann nehme ich halt nichts her. Ja? Dann haue ich da mit der Rohrzange die Leute nieder, weil ich keine einzige von diesen Features benutze, weil die ja so rar sind. Also ich brauche irgendwie die ist auch gut überpowered, die Rohrzange. Aber bei Bioshock war es interessanterweise so, also eins, mir ging es ähnlich. Ich war komplett überfordert mit diesem ganzen System und den 8 Waffen, die ich da habe. Aber das Spiel hat so lange gedauert und ist dann irgendwann so anspruchsvoll für mein Können geworden, dass ich dann halt irgendwann angefangen habe, die Sachen zu verwenden. Okay. Als das Spiel vorbei war, dachte ich bei allen Sachen, ja, dafür würde ich jetzt die Knarre nehmen und dafür die. Und die nehme ich nur, wenn mir bei allen anderen die Patronen ausgegangen sind. Aber es war auch zumindest so, dass mir die Patronen ausgehen. Ja, gehen mir halt nicht aus in Infinite. Aber das ist so das Interessante, diese interessante Spannbreite finde ich überhaupt bei diesen ganzen ressourcenbasierten Spielen und so. Also wie gesagt, Resident Evil war wirklich so, ach Gott, ich nehme das Zeug nie her, weil ich muss eh durchkommen und speichern und wenn ich jetzt was zu viel hergenommen habe, schaffe ich das Spiel vielleicht nicht, ist scheiße. Dann ist es jetzt bei Bioshock jetzt gerade so, ach ja, ich habe immer ein bisschen zu wenig von allem, deshalb nehme ich es nicht her, weil ich kann ja auch mit weniger schlechten Durchsatz das machen. So, und das einzige Spiel, das für mich diese ganze Geschichte mal aufgelöst hat, wirklich war interessanterweise das erste, war Breath of the Wild. Weil das Zeug geht eh kaputt, wenn ich es nicht hernehme, dann, also ich kann es mir gar nicht so lange aufsparen, wie ich es haben will. Also bei mir hat bei Breath of the Wild hat super funktioniert. Ich habe einfach alles verwendet, immer sofort und das hat Spaß. Ja, aber das war so fürchterlich, weil man konnte sich auf nichts einsetzen. Ja, super. Freuen, weil es kam immer irgendwas. Schön. Nee. Also wo es zum Beispiel bei mir auch funktioniert hat, war Horizon Zero Dawn und da war es halt auch so, dass ich die erste Partie durchgespielt habe, wo ich fast immer den Standardpfeil benutzt habe. Aber beim zweiten Mal durchspielen, das hatte halt alles Sinn, da benutze ich das und da benutze ich das. Hat auch nicht so schlecht funktioniert, aber habe ich halt trotzdem auch wenig verwendet. Also ich habe meine Standards verwendet halt so. Es war also mit der einen Waffe komme ich halt irgendwie gut durch und dann schaue ich halt, dass ich da die Ressourcen zurückkomme. Und ich kritisiere Bioshock Infinite nicht mal dafür, dass es das macht, sondern dass es trotzdem diese ganzen komplizierten, das ist wie bei God of War dem Neuen, diese ganzen Auflevelungen, diese Systeme mit einbaut. Zum Beispiel bei Bioshock 1 gibt es so Zusatz-Perks. Ja, also Zusatzdinge, die dein Charakter kann. Ich hatte auch Hollow Knight erwähnt, die Charms ein bisschen so funktioniert. Das System ist in Bioshock 2 noch schöner umgesetzt, weil du einfach einen Sack mit Charms hast und nicht drei verschiedene Säcke. In Bioshock Infinite machen sie wieder drei verschiedene Säcke und dann machen sie, in Bioshock 1 heißt es zum Beispiel so ein Ding, so eine Eigenschaft, ja, wenn du dich heilst, kriegst du auch noch Eve dazu. So heißt dann eine als Beschreibung von einem von diesen Charms. Also ich nenne die bloß so, die heißen anders. In Bioshock Infinite heißt es dann, ja, wenn du einen hypnotisierten Gegner mit einer Nahkampfwaffe tötest, hast du eine 25% höhere Chance, 75% Schaden zu machen. Und dann denke ich mir, ich dachte Bioshock Infinite habt ihr so verändert, damit es leichter zugänglich ist. Ist halt ehrlicher. Weil es ist, du weißt doch genau, was passiert. Also erstens waren diese Perks nicht nötig im Spiel und durch diese Komplizierung, es ist wirklich super tragisch, was die spielerisch da gemacht haben. Aber sie greifen halt wirklich auf so ganz viel aus Bioshock auf. Also diese Verkaufsautomaten, die in Bioshock überall vorkommen, die kommen auch in Bioshock Infinite überall vor. Ah ja. Aber sie haben keinen Sinn, weil du hast das alles immer schon. Die fand ich aber auch ganz gut austariert bisher, so wie ich gespielt habe. Und dass man die noch hacken kann, bevor man die dann immer günstiger das rankommt. Hacken. Also ich habe das Hacken wirklich geliebt in Bioshock. Ist das Hacken auch was später dazu kam oder gab es das schon immer? Wie meinst du das? Also ist es eine Spielmechanik, die jetzt irgendwie... Aber es war im ersten Teil schon, ja. Ja, also ich weiß, dass Bioshock 1 gab es, ich glaube, es gab es schon in System Shock. Mhm. Also ich finde das auch ganz nett. Also ich mag das auch gerne so als kleines Ding. Es ist halt zu einfach ein bisschen, weil du kriegst es halt nahezu immer hin, wobei sie relativ eine starke Progression hatten. Also einmal hat es mir auch zerbröselt, aber dann konnte ich es einfach nochmal probieren. Das war auch komisch. Aber so. Also ich mochte das Hacken sowohl in Bioshock 1 als auch in 2 sehr gerne, obwohl die sehr unterschiedlich gehandelt werden. Das Hacken in Bioshock 2 ist nämlich in Realtime mit einem anderen System. In Bioshock Infinite gibt es kein Hacken mehr. Ach so. Da gibt es zwar noch die Turrets, die dich angreifen, und es gibt jetzt halt das Plasmid, mit dem du dann was übernehmen kannst, sozusagen Hacken, aber es gibt das Hacken nicht mehr. Und das macht halt auch ganz viel, nimmt es einfach raus. Für ein System, was wirklich das Spiel nicht komplizierter gemacht hätte, weil du kannst es ja ignorieren, sondern einfach dem mehr Flavor gegeben hätte. Dann der Sidekick in Bioshock Infinite kann jetzt Schlösser knacken. Und dazu musst du Dietriche finden. Die Dietriche liegen immer vor den Schlössern rum. Und außerdem war es die Hälfte des Spiels so, dass ich so viele Dietriche hatte, dass sie nicht mehr reingepasst haben in mein Inventar. Was soll das alles? Also ich würde nicht behaupten, dass Bioshock eine perfekte Spielmechanik ist, da kann man sicher einiges streamlinen und so, aber es war eine interessante. Vor allem, da sind dann noch Sachen wie, ich kann mit dem Brennplasmid kann ich Eis wegschmelzen und mit dem Elektroschock kann ich Leute im Wasser schocken und so, alles weg in Infinite. Gibt's nicht mehr. Das Einzige, was sie dazu gemacht haben, sind zwei Mechanismen und das sind so Haken, die manchmal in der Szene drin sind, wo du hochspringen kannst an den Haken und dann gibt's auch so eine Art Seilbahn, wo du langfahren kannst, sodass du aus der Luft halt in die Szene schießen kannst. Das ist ganz lustig, aber recht gimmicky. Und dann das andere, das ist ein kleiner Spoiler, aber jetzt kein riesiger, dass du manchmal so Risse im Spiel drin hast, wo du dir Munition oder ein Turret oder so rausholen kannst. Dann sagst du zum Sidekick, mach mir diesen Riss auf, dann öffnet die das und holt das sozusagen in die Welt hinein. Und das ist jedes Mal entweder nochmal Medizin oder nochmal eine Deckung oder nochmal ein extra Haken oder halt so ein Turret. Gan. Also da macht man so eine ganze Mechanik drumherum, dass es so Risse im Spiel gibt und läuft alles ins. Und dann gab es jetzt, einmal bin ich im Spiel gestorben und das war die Endschlacht. Da bin ich dann einmal gestorben. Also ja, ich verstehe es nicht, weil, und jetzt kommt der zweite Punkt, ich finde, diese ganzen Mechanismen unterstützen halt auch nicht die Aussage des Spiels oder die Themenwelt des Spiels. Ja. Und das ist in Bioshock eben ganz gut gelungen gewesen. Und zum Spielthema muss ich sagen, es geht tatsächlich am Anfang des Spiels relativ viel um so einen religiösen Staat und Rassismus und so. Das ist aber im Laufe des Spiels, merkst du, alles nur Kulisse. Das ist alles nur Flavor. Und deswegen kann ich auch die Kritik daran mittlerweile auch teilen, dass das mit dem Rassismus blöd gehandelt ist, weil es halt nur Flavor bleibt. Und bei Bioshock 1 dreht sich alles um dieses Gesellschaftsmodell. Ob man die Aussagen jetzt gut findet oder nicht des Spiels, kann man streiten, aber es beschäftigt sich ernsthaft irgendwie damit. Das macht Bioshock Infinite nicht, sondern es nimmt es als Backdrop, um eine andere Geschichte zu erzählen, die ich jetzt selbst die nicht besonders super fand. Oder verständlich fand. Weil da gibt es auch wieder einen Hauptcharakter, dessen, also der diese Stadt im Himmel macht. Es gibt ja im Bioshock 1 einen, der die Stadt im Wasser gegründet hat, und in Bioshock Infinite einer, der die Stadt im Himmel gegründet hat. Und es, meines Erachtens, wird nicht ganz klar, warum hat er das gemacht? Warum ist er da gelandet, wohin ist? Und dann vielleicht noch als letzte Bemerkung, es gab eine Stelle, da habe ich sehr, sehr gejauchzt und in die Hände geklatscht in Bioshock Infinite. Aber das reicht vielleicht nicht für ein ganzes Spiel. Ja. Ansonsten, Bioshock Infinite ist auf Metacritic ein Must-Play. Huh. Ich würde das aus spielhistorischer Sicht auch bejahen. Hm. Es ist interessant, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen, aber es ist kein gutes Beispiel, wohin man eine Franchise führt. Ja. Meines Erachtens. Ja, also es kam in der Kritik irgendwie zur Release ganz gut an, und viele haben dann irgendwie ein paar Monate später irgendwie dann nochmal irgendwie gesagt, okay, eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Insofern bist du da, glaube ich, ganz eine gute Gesellschaft. Es ist sehr ambitioniert und es ist ja auch ganz anders als viele andere Spiele, schon allein wegen des Settings. Ich will schon mehr da sehen, aber es ist in vielen, vielen, vielen Bereichen gescheitert mit dem, was es wollte, glaube ich. Also insofern, so schwer es mir fiel, in die ganze Bioshock Collection einzusteigen, ich würde sagen, es lohnt sich, die von vorne bis hinten mal durchzuspielen, wenn man die Zeit hat. Und wer hat die schon? Ja. Niemand. Ja. Gescheitert ist ein guter Stichpunkt. Wir sind nämlich daran gescheitert, eine kürzere Sendung zu machen heute dieses Mal. Die ist relativ lang geworden. Aber umso mehr bietet sich es jetzt an zu sagen, sie ist zu Ende, und wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder zu hören, wenn wir dann ganz viel zu Apple Keynote erzählen. Bis dahin allerdings, Servus und Baba. Tschüss. Servus.